Moin moin und hallo, ich bin der Gregor und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer mal etwas anderen Ausgabe des Game On Plauschangriffs. Anlässlich der E3 2012 haben sich ja Wolf, Chris und ich zusammengehockt und möglichst adäquat alles an Ankündigungen und natürlich auch Nicht-Ankündigungen der Messe besprochen. Was wir dieses Mal aber zusätzlich noch gemacht haben, ist der Messe eine gesamte TV-Folge zu spenden, Folge 214, die sich gerade auch in der Ausstrahlung befindet, bei der auch andere Redaktionsmitglieder ihren Senf abgegeben haben. Ich habe mich danach hingehockt und diese Aussagen gesammelt, geschnitten, sortiert und thematisch so verteilt, dass dabei quasi ein weiterer Bonus-Plauschangriff abgefallen ist. Der ist nicht ganz wie unsere klassischen Podcasts. Wir haben uns nicht zu einer Gesprächsrunde hingesetzt, sondern unsere Aufsage alle nacheinander gemacht. Aber da in der eigentlichen Folge nur ein paar Minuten davon gelandet sind, glaube ich, ist es ganz praktisch, hier auch mal die gesamte Packung zu bekommen. Also, freut euch auf die Meinungen von Budi, Simon, Nils, Fabian, Wolf und mir zu E3 2012. Und ab dafür. Ferner von den üblichen Kritikpunkten, dass es viel zu cheesy war, war die Microsoft-Pressekonferenz tatsächlich für mich nur dann interessant, als Trey Parker und Matt Stone auf die Bühne gekommen sind und South Park, der Stab der Wahrheit, gezeigt haben und tatsächlich, technisches Ding, Smart Glass vorgestellt haben, weil ich glaube schon, dass das etwas Interessantes sein könnte. Klar, Halo 4 war auch nett, müsste man selber nochmal reden, aber allgemein war die PK, Usher ging gar nicht. Und ansonsten ist es alles immer so, es ist eigentlich alles der gleiche Brei, Jahr für Jahr. Sieht toll aus, es wird wahrscheinlich sehr viel Geld verbrannt und so eine Pressekonferenz funktioniert nur dann, wenn man auch etwa ein paar Highlights hat, die man dann entsprechend auch abfeuern kann. Und da war es dieses Jahr bei der Microsoft PK recht mau. Smart Glass ist eigentlich Microsofts Versuch, Windows 8 und den neuen Internet Explorer scheinbar irgendwie auf externe Devices, also weg von dem Computer hin zu Tablets und iPhones und Smartphones zu bringen. Und letztendlich, so wie sie das vorgestellt haben, ist es die Erweiterung. Das heißt, man kann dann, das ist das Ziel bei gewissen Spielen, noch zusätzlichen Content über ein Tablet zum Beispiel generieren. Das heißt, man hat vielleicht eine Karte, während man gleichzeitig irgendwo Halo 4 spielt. Die Idee an sich ist nett, auf jeden Fall. Im Prinzip auch etwas Ähnliches, das was Nintendo mit der Wii U vorstellen will. Nur das, was Microsoft dann reinbringt, ist im Prinzip die Basis für sehr viele Produkte. Also rein technisch gesehen ist es eine nette Spielerei, die ich persönlich interessant finde. Ich finde es nett. Da könnte was draus werden aus dieser Smart Glass Technologie. Die haben ja jetzt schon eine App rausgebracht über Xbox Live, was auch nett ist. Wenig Funktionen. Ich glaube, die haben da so ein bisschen die Technik ausprobiert. Und Smart Glass wird das Ganze dann entsprechend rund machen können, eventuell. Aber ich stelle mir das schon ganz nett vor, wenn das sozusagen zusätzlich ein Interface ist für Spielehersteller, die halt dann sagen, okay, du hast auf der Konsole, auf der 360 hast du das Hauptspiel, logischerweise, aber über die Apps, die du dann über dein Smartphone oder sonstiges halt abspielen kannst, kriegst du zusätzlichen Content. Und seien es einfach nur Listen oder sei es in einem Rollenspiel, dass du dann über Smart Glass deine Tasche zum Beispiel hast. Das fände ich schon eigentlich ganz nett. Was auf jeden Fall kommen wird, da bin ich mir ziemlich sicher, ist, dass der 360-Controller irgendwelche Third-Party Gerüste kriegt, wo man dann sein iPhone draufstecken kann oder sein Windows 8 Phone oder sonstiges. Dann hast du halt dann das Pad und oben hast du dann geil dein Tablet stecken oder deinen neuen Windows 8 Laptop direkt angedockt und dann frisst auch Strom oder so ein Scheiß. Das werden sie machen müssen, denke ich mal, weil es gibt Spieler wie Tran zum Beispiel, der sagt, das ist voll umständlich, da muss ich ja mein Pad weglegen und dann muss ich ja dann aufs Smartphone gucken. Die Leute gibt's und für diese Leute wird es dann irgendwelche Third-Party-Dinger geben. Also ich finde die Idee gut, dass man versucht, so Devices irgendwie mit einzubauen. Es muss aber sinnvoll sein. Es gibt so viele Features, die dann nerven und die werden dann auf Krampf in die Spiele gepackt, so wie Six Axis. Hat mich nie gereizt, hat mich immer nur genervt. Und ich finde es ja super, man beklagt sich immer über Innovationsarmut und ich finde es ja super, wenn die Leute dann versuchen, irgendwas Neues zu machen. Das muss aber auch Sinn machen und das muss auch Spaß bringen. Und nicht auf Krampf irgendwie so, ey, wir versuchen jetzt hier da und dann können wir was Neues erzählen und können allen, ja, hier, wir sind voll vorne dabei und so. Muss Sinn machen einfach, weißt du? Aber jeder hat mittlerweile ein Smartphone und oft ist es so, man kann auch gar nicht mehr eine Sache machen. Man muss zumindest zwei, man guckt einen Film und hat nebenbei sein Smartphone, weil es irgendwie ist man so doof, Gehirn gewaschen, dass man das eh immer in der Hand hat. Und dann, wenn man das dann integriert, finde ich es sinnvoll. Am besten fallen mir so Sachen ein wie, wenn man zum Beispiel Fallout spielt oder Mass Effect, dann hat man ja oft so ein Wiki nebenbei offen. Und wenn man zum Beispiel so eine Datenbank an Infos auf so ein Smartphone packt, mit einer offiziellen App oder so und kann dann nebenbei immer sich zum Beispiel eine vernünftige Karte aufrufen. Stell dir vor, du hast so ein Pad und du bist bei Fallout und diese Karte war immer so doof, weil die auch nur eine Ebene hatte und man wusste nicht, ey, bin ich jetzt im dritten Stock oder im ersten? Und wenn du dann auf dem Pad oder so, auf dem Smartphone eine Karte hast und bekommst auch deinen Standpunkt angezeigt und brauchst gar nicht mehr aus dem Spiel rausgehen. Oder du hast zum Beispiel diese Datenbank von Mass Effect auf deinem Pad drauf. Musst nicht immer irgendwie das, weißt du, kannst das parallel alles mitlaufen lassen. Finde ich super, weil ich habe auch so Freunde, die wollen immer nur zugucken beim Spielen und die wollen aber nicht wirklich Hand anlegen ans Pad, weiß nicht warum. Aber die sitzen halt immer da und sagen einem, mach das, mach das. Und wenn man denen wie so ein Beifahrer bei einem Rallye-Auto so ein Pad in die Hand geben kann und die haben die ganzen Infos und können einem nebenbei immer sagen, ey, pass auf, da jetzt lang, bla, so, finde ich super. Oder so Kleinigkeiten wie Schlösser knacken oder so. Das würde mich reizen. Was mich eher nicht so reizt, ist, wenn man dann versucht, das Spiel auf dem Smartphone weiterlaufen zu lassen. Weil das, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ob das, keine Ahnung, vielleicht so Minigames zu einem Titel, so wie so Goldfarmen in Minigames, dass man nebenbei, wenn man auf dem Bus wartet, machen kann. Sowas vielleicht. Also es gibt viele Möglichkeiten, das cool zu machen, aber ich weiß nicht, ob sie es auch cool machen. Bei Microsoft hat mich ja ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, was sie so an Spielen hatten, weil so Sachen wie das Gears of War Judgment oder auch ein neues Forza, das war ja alles erwartbar und man hat auch tatsächlich nur sehr wenig von gesehen. Und bei einem Gears frage ich mich zudem auch, wir hatten irgendwie vor einem halben Jahr erst Gears of War 3, warum braucht es jetzt schon Neues, zu dem der Trailer dann auch aussieht, als könnte es zu 1, 2 oder auch 3 schon gewesen sein. Also spielemäßig mau, was ich aber cool fand, war dieses Smart Glass-Konzept, was sie enthüllt haben auf der E3, was im Grunde genommen, wenn man es mal runterbricht, ist es einfach nur eine App, die sie rausbringen werden, die sowohl für Windows 8 Endgeräte ist, aber auch für ein iOS-Handy oder ein iPad oder auch Android-Geräte, die quasi eine Verknüpfung schaffen zwischen Xbox und diesem mobilen Gerät, das dann quasi als zweites Display funktioniert. Muss ich jetzt natürlich auch sofort an Wii U denken und wird wahrscheinlich im Endeffekt auch ein bisschen ähnlich sein. Also zum Beispiel haben sie gezeigt, dass man, wenn man Medieninhalte konsumiert, eine TV-Folge, kann ich mir Infos noch auf dem Handy anschauen. Finde ich nett, brauche ich jetzt aber nicht. Aber sie haben auch für Spiele Ideen, dass sie zum Beispiel auch Inventar-Screens oder Karten zum Beispiel dann auslagern. Und das ist, glaube ich, eine relativ kostengünstige Möglichkeit, weil viele Leute haben jetzt mittlerweile ein Tablet oder ein Smartphone, dann einfach was Ähnliches zu schaffen, was Wii U hat, aber halt ohne zusätzliche Kosten dafür dann zu verursachen. Also bin ich gespannt, wie sich das in der Praxis dann wirklich darstellen wird und wie gut es funktionieren wird. Also ich finde es erstmal schade, dass überall mittlerweile dieses Online-TV so wichtig ist, weil das hat hierzulande ja leider für uns keine Relevanz. Das bedeutet, all diese coolen Features irgendwie, die Xbox als Festplatte benutzen oder irgendwie TV-Reminder oder irgendwelche Sachen, ich weiß gar nicht genau, was es da alles gibt. Und wir können das alles nicht benutzen, ja. Ist ein bisschen schade, weil sich gerade Microsoft aufgrund der starken Stellung in den USA natürlich auch so ein bisschen auf dieses Thema fokussiert und konzentriert und da geht bei uns dann einfach massiv verloren. Ansonsten, also, was mich jetzt nicht überrascht hat, ist ein neues Gears of War. Was mich auch nicht überrascht hat, ist ein neues Halo, auch wenn das natürlich ja irgendwie logisch ist. Und sonst gab es jetzt nicht so die Exklusivtitel, die mich jetzt heiß gemacht haben. Vielleicht habe ich aber auch welche verpasst. Also ich hatte nicht das Gefühl, Mensch, das war jetzt aber, das wird Microsoft aber richtig nach oben befördern. Alles so okay, Standard-PC-Umsetzung, auch eigene Umsetzung, die Serien, die laufen weiter. Ein Handheld gibt es ja immer noch nicht. Ich denke, da wird nicht so viel passieren, außer diese unselige Kinect-Unterstützung, wo ich gerade noch mal kotzen kann, Steel Battalion, gerade daheim zu Hause gehabt. So zum Kotzen, ey. Du möchtest die zusammenschlagen. Nicht nur die Entwickler, auch das Spiel, auch die Entwickler von Kinect möchtest du zusammenschlagen, dann mit Benzin und dann anzünden und rausgehen. Und Scheiß, schlechteste Hardware ever. Oh, Entschuldigung. Ich kann auf jeden Fall überhaupt nichts mehr mit der Kinect anfangen. Das Ding ist eine Totgeburt, die funktioniert nicht. Die funktioniert für euch Casual-Idioten da draußen von mir aus. Aber eigentlich ist es noch nicht mal ein richtiger Controller. Da hat ein alter NES-Controller mehr Eingabemöglichkeiten als fucking Kinect. Und ich find's frech, dass das weiter unterstützt wird. Die hätten einfach sagen müssen, nee, Entschuldigung, Kinect war scheiße. Wir gehen auf der Bühne Harakiri. Direkt kommen die nächsten CEOs und sagen, ey, Kinect wird eingestampft, wir machen da Autobahnen draus. Nee, ist nicht passiert. Habe ich anders erwartet. Also Kinect mag ich nicht, tut mir leid. Ist keine gute Sache. Hat mir aber Sony gesehen, wo war der Move? Nirgendwo. Richtig, haben sie nämlich an Eisdielen verschenkt, ihre scheiß Move-Dinger. Weiß ich nicht. Also ich fand, Sony hat's richtig gemacht, die haben Move totgeschwiegen und Microsoft hat leider weiter auf Kinect bestanden. Was mich tatsächlich bei Microsoft ein bisschen erstaunt hat, war die Tatsache, dass die sehr, sehr wenig exklusives Zeug gezeigt haben. Die haben auf ihrer PK lauter Spiele von Third-Party-Entwicklern gehabt. Die haben zwar mit Halo 4 angefangen, was im letzten Jahr bereits angekündigt wurde, was das große Highlight bestimmt gewesen ist für Halo-Fans, aber danach kam ein Third-Party-Titel nach dem anderen. Und ich habe zwar insgeheim ein bisschen darauf gehofft, dass ich vielleicht mal neue Hardware zu sehen bekomme. Die Xbox 360 ist mittlerweile fast schon tatsächlich 7 Jahre auf dem Markt. Da sollte zumindest ein kleiner Funken am Firmament sein, wo ich mich drauf dann festbeißen kann. Es kam nichts und auch keine exklusiven Sachen und stattdessen wurde eben auf Usher, Dance Central und Smart Glass und NFL streamen über Kinect und was auch immer dort passiert ist, sich konzentriert und Third-Party-Games. Und das finde ich echt schade, weil es kann ja nicht sein, dass die lauter geile Spiele in Entwicklung haben, nur die noch gar nichts zeigen können, nicht mal einen Titel nennen können, nicht mal ein Logo zeigen können. Also ich weiß nicht, was da passiert ist tatsächlich. Halo 4? Finde ich super. Ich finde es super, dass sie die Geschichte so weitererzählen und dass sie dann nicht versuchen, krampfhaft irgendwie die Story zu verbiegen, dass es jetzt weitergeht und man gegen dieselben Gegner kämpft, damit man dieselben Gegnermodelle nochmal zweifacher werden kann, sondern der Krieg ist vorbei und die Menschheit atmet durch. Und was macht man mit den ganzen Kampfschiffen? Was macht man mit der ganzen Infrastruktur? Man forscht, man versucht sich weiterzuentwickeln als Menschheit und die Planeten zu erkunden als Forscher und nicht mehr als Krieger. Das finde ich eine super Idee, so ein bisschen so Star Trek-mäßig daran zu gehen. Und dann bauen die dieses Riesenschiff und fliegen los, voll mit Forschern, mit der Elite der Menschheit und fliegen ins All. Das finde ich total gut. Und dann gibt es halt natürlich irgendein Problem. Und die stürzen auf diesen Planeten ab. Und ich gehe ja davon aus, dass der Planet irgendeine Form von Gravitation auf dieses Schiff auswirkt. Der saugt die an wie so eine Spinne, die in ihrem Netz wartet, dass jemand vorbeikommt. Anders macht das ja keinen Sinn, weil auf demselben Planeten ist nämlich auch der Master Chief. Und wenn mir jetzt jemand erzählen will, dass das Zufall ist, dass sie von den Milliarden, Hochmilliarden Planeten, die es im Weltall gibt, ausgerechnet auf demselben stranden, dann ist das fast so albern wie der Auftritt von Spock in Star Trek und in 9. Und deswegen glaube ich eher, dass das irgendeinen Sinn natürlich noch haben muss, den die hoffentlich auch sinnvoll in die Story einflechten. Aber die Idee finde ich super. Und grafisch hat das Spiel auch nochmal einen Sprung gemacht. Das sah vorher schon ja immer so ein bisschen plastikmäßig aus. Und jetzt wirkt es ein bisschen dreckiger. Ich habe das Gefühl, die haben ein bisschen an der Engine geschraubt. Wenn man sich mal die Waffen anguckt von den Aliens, das sind eigentlich so vom Design her sind das die gleichen Waffen. Das wird ja auch storytechnisch erklärt. Aber der Aufbau so, wie sich die Waffe so zusammenschrabbelt, das sieht irgendwie geil aus. Sieht besser aus als vorher. Und auch so der Dschungel, dichter Bewuchs und dann so ein bisschen Predator-mäßig schalten die um in diese Wärmekamera und auf einmal sieht man so überall hinter den Blättern sitzen die fiesen Schergen schon und warten. Den Trailer fand ich super, was man dazu gesehen hat, auch das Ingame-Material fand ich super. Ich freue mich sehr auf Halo 4. Ist nicht, finde ich, es trägt zwar eine 4 im Titel und man meckert immer über Fortsetzungen und während mir das bei Call of Duty total egal ist, freue ich mich bei Halo trotzdem auf den 4. Teil und ist mir völlig egal. Und wenn eine Serie super gut ist, dann kann sie auch 12.000 Titel rauskotzen, das ist mir völlig egal, solange man Spaß hat. Halo 4, alles ist anders. Kurzum, um es zusammenzufassen, die Menschen stehen nicht mehr so auf Stress nach all den Ereignissen in Teil 1 bis 3 und so. Hat man sich überlegt, nee, wir machen jetzt einen auf Star Trek und erforschen nur noch und geben unseren Schiffen gar keine Waffen mit, weil dann kann ja auch gar nichts passieren. Und was passiert? Die erforschen, bam, Ding stürzt irgendwo ab, irgendein unbekannter Planet. Und zufälligerweise taucht auch noch der Master Chief auf, der da in der Nähe ist, eingefroren in seinem halben Raumschiff. Und ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber ich nehme an, dass er unter anderem auch geschickt wird, um das zu untersuchen. Oder er landet zufälligerweise auch auf diesem selben Planeten, was ein enormer galaktischer Zufall wäre, um das mal so nebenbei zu sagen. Moment. Genau. Also er landet wohl auch auf diesem Planeten, wo auch dieses Forschungsschiff der Menschen ist, ja. Und da wird dann durch was auch immer, wird eine Maschinenrasse aufgeweckt, ausgelöst, die vielleicht von den Vorvätern stammt, vielleicht aber auch ein weiterer Erzfeind der Vorväter ist. Also es ist noch ein bisschen unsicher, aber so muss es ja natürlich auch sein. Man will das ja auch selbst spielen. Was erwarte ich mir davon? Es sieht wirklich fett aus. Endlich hat man mal die Engine richtig überarbeitet und erzählt es nicht einfach nur so, wir haben die Engine überarbeitet, alles viel schöner und du musst dann echt im Detail dir die Rüstung angucken, damit du es erkennst, ja? Nö, hier habe ich das Gefühl, hier wurde schon mehr gemacht. Es spielt sich aber so von dem, was man gesehen hat, immer noch genauso, wie man es kennt. Da bin ich auch zufrieden, genauso will ich es haben. Cortana wird eine stärkere Rolle spielen. Es gibt weiter Covenant-Truppen, es gibt all diese Sachen, die man auch so mag. Aber es wird eben auch neue Gegner geben. Es gab einen sehr abgefahrenen, der so ein Maschinengegner, der so ein bisschen war wie so ein Elite, auch mit einem Schwert, wo dann aus seinem Kopf noch kleinere Gegner rauskamen. Also ich bin mir sicher, dass die Vorväter oder wer auch immer die gebaut hat, da eine Menge abgefahrene Geschichten sich ausgedacht hat und wir die alle nach und nach erledigen und zerstören können. Also es gab ein paar Elemente, die haben mich schon an Metroid erinnert. Also diese Kugel, die plötzlich in den Raum schwebt, die sieht exakt so aus wie alles in Metroid. So diese Leuchtstriche und so und die ganze Form hat, finde ich, nicht ins Halo-Universum gepasst, finde ich aber gerade deswegen auch ziemlich cool. Meine Theorie ist so ein bisschen, dass diese große runde Kugel der große fette Bruder ist von dieser kleinen Kugel, die uns im Archiv immer genervt hat. Weil wir werden ja auch in dem Trailer Reclaimer genannt. Das ist ja so ein bisschen der Vorväter-eigene Ausdruck für den Master Chief, weil wir ja damals in Halo 1 quasi da was reclaimed haben, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Zwei interessante Sachen fand ich noch, dass Cortana offensichtlich langsam ein bisschen irre wird. Also es ist ja so, dass diese AIs haben ja auch nur eine beschränkte Lebensdauer. Also die sind einfach so eingestellt. Und ihre nähert sich aber jetzt rein zeitlich langsam dem Ende. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie quasi dann quasi sowas wie ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat, um weiterzuleben, oder ob sie irgendwie noch eine Mission vollenden muss oder ob sie einfach nur verrückt wird, weil so ihre Zeit langsam ausläuft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat es auch irgendwie mit den Vorfädern zu tun. Vielleicht auch damit, dass sie ja damals auf diesem Planeten allein war mit dem König der, wie hieß der Klumpen? Hive Mind, ja. Mit dem Hive Mind war sie auf dem Planeten allein gefangen. Und da wurde sie ja schon ein bisschen irre. Und das ging ja dann in Halo 3, Halo Reach und so weiter. Also, Halo Reach nicht. Ach, scheiße, alles verwirrend heute. Eine Sache noch. Interessant fand ich, dass das Halo-Theme überhaupt nicht gespielt wurde. Und wenn das gespielt wurde musikalisch, dann war es irgendwie so mechanischer, stampfender, düsterer, irgendwie so ein bisschen anders als das, was man bisher von Halo kennt. Das hatte zwar auch seine düsteren Stellen, aber die waren dann eher so mysteriös düster. Und jetzt aber hat so was Gewalttätiges irgendwie. Finde ich persönlich ein mutiger Schritt, so die Musik komplett in einem Trailer dann auch wegzulassen, aber eigentlich irgendwie genau richtig. Also ich bin mir sicher, das Halo-Thema ist weiter mit an Bord, aber ich glaube schon, dass der Soundtrack ein anderer sein wird, dass die Stimmung ein anderes sein wird. Und das muss ja auch sein, das ist eine neue Trilogie. Hallo, man erwartet ja auch irgendwas. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich großer Halo-Fan. Ich freue mich auch auf Halo 4. Ich fand das Material auch sehr schön, was ich da gesehen habe. Hätte mir aber sogar noch mehr gewünscht, dass sie sich weiter von den Wurzeln wegbewegen. Denn es ist jetzt eine neue Trilogie geplant. Ab Halo 4 soll alles anders im Halo-Universum werden. Aber im Großen und Ganzen sah das doch schon recht ähnlich. Also wir sehen wieder die Covenant, die Alien-Rasse. Cortana ist natürlich wieder am Start und wieder fliegt ein großes, großes Raumschiff, was sich dann irgendwie doch in den Bereich der Aliens bewegt und das dann angegriffen wird. Also es erinnerte doch zu sehr noch an die alten Halo-Spiele und da hätte ich mir gewünscht, dass sie dann doch den Mut haben, noch weiter weg von den Wurzeln der Serie sich zu bewegen. Also was ich von Halo 4 gesehen habe, haben glaube ich auch schon ein paar gesagt, es erinnerte so ein bisschen an Metroid. So eine Dschungelwelt, man hat so verschiedene Visoren, kann so Dinge abscannen. Fand ich alles schon ganz schön. Ich erhoffe mir da neue Impulse. Glaube aber auch, dass sie dann doch auf Nummer sicher gehen werden. Also ich glaube, wer jetzt wirklich eine komplette Neudefinition von Halo erwartet, der wird enttäuscht werden, beziehungsweise ist, glaube ich, ein bisschen naiv, das ernsthaft zu erwarten. Halo läuft, das ist eine fette Franchise, die machen unfassbar viel Geld. Die ganze Welt rastet aus, weil jetzt Halo 4 kommt, zumindest die Fanwelt. Und die werden sich jetzt nicht zu sehr an die Grundformel wagen. Die werden das ein bisschen tweaken, die werden 2,5 neue Features reinbringen, vielleicht eine neue Alien-Rasse, ein neuer Planet, auf dem es spielt. Aber im Grunde ist Halo, ist Halo, ist Halo. Man ist der Master Chief, man kämpft gegen Aliens, man hat Cortana im Rücken. Halo ist Halo. Ein bisschen ungünstig fand ich bei Halo 4 allerdings, das lag nicht am Spiel, sondern an der Präsentation von Microsoft, dass sie ihre große Pressekonferenz mit dem einzigen wirklichen Knaller, nämlich Halo 4, angefangen haben. Das fand ich dramaturgisch, muss ich sagen, sehr, sehr fragwürdig. Also da hätte ich es klüger gefunden, das so mehr ins letzte Drittel zu packen und dann eben diesen Effekt zu vermeiden, dass du mit dem Knaller anfängst und ab da geht es eigentlich nur noch stetig bergab. Und wie hat die Microsoft-Pressekonferenz aufgehört mit Call of Duty Black Ops 2. Also was für ein Downer für mich am Ende. Also ich bin fast irgendwie so eingeschlafen. Das ist kein Exklusivtitel, was ich taktisch mal für sehr unklug halte. Die eigene Pressekonferenz mit einem Titel zu beenden, den es auch auf anderen Plattformen gibt. Ich fand, das sah genauso aus, wie man es erwartet hat und wie man es eigentlich schon weiß. Es spielt sich offenbar so, wie man es erwartet und wie man es schon kennt. Also ich habe auch da wieder die Innovation vermisst oder zumindest das Gefühl, dass irgendjemand so tut, als hätte er eine Innovation. Also da dachte ich mir, mein Gott, wenn man wenigstens hier wie bei Battlefield mal die Umgebung komplett zerschießen könnte, das wäre ja schon, selbst das wäre nicht mehr neu, aber im Call of Duty-Universum wird es vielleicht neue spielerische Impulse geben. Aber so habe ich halt diese unglaublich gescriptete und natürlich hochklassig produzierte, aber doch so ausgelutschte und langweilige Michael Bay-Actionfilm Soße gehabt. Also natürlich kracht dann am Ende so ein Hochhaus direkt vor meinen Füßen, kommt zum Stehen und fast wäre mein virtuelles Ich gestorben, aber zum Glück kann ich auch in die nächste Mission noch unbeschadet ziehen. Ich schlafe dabei fast ein, Leute, lasst euch doch mal bitte, bitte, bitte was anderes einfallen. Auch du, Call of Duty, du kannst es. Ich glaube an dich, du schaffst es. Aber nicht mit Black Ops 2. Was ich bei Sony überraschend fand, war, wie wenig Fokus sie auf die Vita gelegt haben, weil die ja schon so ein bisschen kriselt. Natürlich wurden Sachen angekündigt wie ein Call of Duty-Ableger oder auch ein Assassin's Creed-Ableger, was nett ist, aber darüber hinaus fehlt mir so ein bisschen die innovativen Ideen oder so ein richtig großes Konzept, wie sie das Ding jetzt erfolgreich machen wollen. Es gibt eine Sache, das finde ich nett, zum Beispiel das Sly Cooper, das neue, was rauskommt, oder auch dieses PlayStation All-Stars Battle Royale, dieses Prügelspiel, werden quasi richtige Cross-Plattform-Spiele sein, das heißt, ich kann sie auf PS3 und auf Vita zocken. Das finde ich nett, sollte es definitiv auch öfter geben, weil dann würde sich ja automatisch auch ein bisschen das Problem mit dem schwachen Software-Line-Up der Vita legen. Wenn ich wüsste, okay, ich habe hier ein PS3-Spiel, kann ich gleichzeitig auch auf der Vita zocken. Das fand ich ganz cool bei Sony. Ansonsten, was mir bei Sony auch gefallen hat, sie hatten eine ganz gute Mischung aus wirklich interessanten neuen Sachen wie Beyond Two Souls, was wirklich sehr, sehr gut aussieht, oder auch, dass man mal mehr gesehen hat von The Last of Us. Aber sie haben auch so Spiele, die wirklich die klassischen Gamer so mehr ansprechen, die auch mehr so dieses Spielerische noch haben und nicht solche rein Gewaltfeste sind, wie sie bei vielen anderen Publishern waren. Zum Beispiel denke ich da an Sly, was ein schönes Jump'n'Run ist, oder halt auch dieser Prügelmischmasch des PlayStation All-Stars. Finde ich ganz cool, da muss ich sagen, haben sie auch von allen drei großen Herstellern mit das rundeste Line-Up für mich am Start gehabt. Ja, Sony hat sich auf jeden Fall ganz gut bewährt. So, die hatten eine Menge Exklusivtitel, eine Menge coolen neuen Scheiß. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass Vita zumindest bei der Präsentation überhaupt nicht stattfand. Dabei ist das Ding brandneu und das macht einem schon ein bisschen Angst, weil man denkt, okay, haben sie überhaupt Spiele für das Ding? Oder kommen die dann jetzt nächste E3, werden die angekündigt und kommen dann in 2 Jahren? Warum habe ich mir das Ding gekauft? Also ich kann da einige, die das nicht umsonst kriegen wie wir, durchaus nachvollziehen, dass die jetzt ein bisschen schockiert sind, denken, was habe ich mir da gekauft? Aber also Sony ist auf jeden Fall kein Verlierer der E3. Ich denke, das haben sie bewiesen, dass sie gute Marken haben und einiges können. Und ich harre der Dinge, die da kommen, auch wenn ich glaube, dass einiges, was man hier gesehen hat, vielleicht dann erst in der PS4-Ära wirklich realisiert wird. Zitat Watch Dogs. Ansonsten sind das, glaube ich, alles Sachen, auf die man uns freuen kann. Sony hingegen würde ich fast schon für mich als den persönlichen Gewinner der großen 3 sehen, was die Konferenzen angegangen ist. Die haben zwar auch mit großen Überraschungen nicht ganz wirklich dann richtig punkten können. Sehr schön war, dass Beyond Two Souls gezeigt wurde, das neue Spiel von David Cage, wo ich da aber auch tatsächlich sagen muss, ich finde es ein bisschen schade, dass es von dem Konzept dieses Kara-Tech-Demo-Videos weggegangen ist, weil das fand ich eigentlich richtig geil von der Idee her. Und Ellen Page ist tatsächlich besser in The Last of Us gerendert als im Beyond Two Souls. Da sieht das Charaktermodell mehr nach Ellen Page aus als im eigentlichen Spiel, die sie da darstellt, aber Sony hat ein echt schönes, buntes Angebot an exklusiven Sachen mit den God of War Ascension, den PlayStation All-Stars und allem, was dort passiert ist. Ich persönlich freue mich sehr darauf, dass ich endlich mal PlayStation 1 Titel auf meiner Vita spielen kann. Da warte ich schon drauf, seitdem ich die Vita gekauft habe. Bei Sony habe ich tatsächlich nicht vermisst, dass ich keine PlayStation 4 oder sonstige Hardware gesehen habe, weil tatsächlich da echt noch genug Titel sind, auf die ich mich auf meiner PlayStation 3 freuen kann. The Last of Us unter anderem. Das wird, glaube ich, so das richtig, richtig große Highlight im nächsten Jahr werden. Nee, Last of Us hat auf jeden Fall Erwartungen noch weiter geschürt. Das fand ich vorher schon interessant und jetzt finde ich es noch umso cooler, weil die Atmosphäre ist so postapokalyptisch, das finde ich eh cool und man hat halt so ein Mädchen als Begleiter und das wurde ja schon oft versucht. Es funktioniert nicht immer gut, aber was ich da gesehen habe an Material, das sah richtig geil aus. Es sah so harmonisch, organisch aus. Man läuft da durch die Gegend und die führen halt Dialoge und oftmals ist es so, man hat das Gefühl, Dialoge sind irgendwie Platzhalter und die wiederholen sich und die passen nicht zum Kontext oder so. Und da hatte man das Gefühl, ey, das ist tatsächlich so, das kann so stattfinden. Die reden miteinander und es macht Sinn und es nervt nicht, das wirkt nicht irgendwie gekrampft, sondern das passt. Und dann gehen die da in dieses Haus rein, wo die ganzen Gegner sind. Und der Kampf ist super gewesen. Also erstmal hat man richtig Schiss so. Und dann, der erste wird so im Sneaky ausgeschaltet, wie man das auch von Uncharted und so kennt, tausendmal gesehen. Und dann entdecken die einen und dann geht der eigentliche Kampf los. Und da hat man wirklich das Gefühl, die Gegner kämpfen mit einem und die haben einen registriert und nehmen einen auch als Gefahr wahr. Und die gehen in Deckung und man hat wenig Kugeln und muss sich jeden Schuss irgendwie einteilen. Man kann nicht einfach so alles wegbratzen, sondern man muss wirklich aufpassen, so jede Kugel zählt was. Und die Gegner beschweren sich und dann wird man flankiert man den Gegner und dann wartet der eine hinter der Tür auf einen und boah, greift einen aus dem Hinterhalt an, was man eigentlich selber machen würde, macht der Gegner mit einem. Das wirkt alles wie in einem Fluss. Und dann kommt irgendwann jemand und reißt einen zu Boden und dann ist immer noch das Mädchen da und die hat dir eigentlich körperlich nichts auszusetzen und deswegen setzt die Mittel ein, die sie nur als kleines Mädchen hat. In einer Szene wirft sie dann irgendwas, um den Gegner abzulenken und dann stürzt sich der Charakter auf den. Oder als dann der Feind über uns ist und uns wirkt, kommt sie von hinten und schmeißt sich so rauf und wird natürlich sofort weggeworfen, aber das reicht aus, um uns eine Chance zu geben, da wieder rauszukommen. Und das wirkt irgendwie total realistisch. Und ja, das fand ich super. Also zum einen das Setting, postapokalyptisch finde ich toll und wie die beiden miteinander interagieren, ist auch super. Die Gegnerkämpfe sind super. Also Last of Us hat mich echt begeistert. Da freue ich mich drauf. Last of Us, in der Tat, ich war da vorher schon ein bisschen geil drauf und dieser neue Gameplay-Trailer, den sie gezeigt haben, der hat mich jetzt so richtig gekickt. Ich muss es wirklich sagen. Also Naughty Dog, die haben es halt wirklich drauf, die Jungs, was Präsentation angeht. Die haben Uncharted gemacht, also die verstehen das schon, wie man eine Story angenehm und angemessen präsentiert. Und die große Hoffnung, die ich bei Last of Us habe, ist, dass es vielleicht ein Spiel ist, das mich im Laufe des Spiels in so ein moralisches Dilemma bringt. Also man zieht ja mit so einem kleinen Mädchen, ich weiß gar nicht, ob es die Tochter ist, auf jeden Fall ein kleines Mädchen, was man beschützen muss, zieht man durch eine postapokalyptische Welt. Ist natürlich brandgefährlich, man kämpft um sein Überleben, man kämpft auch gegen andere, um Ressourcen, um das eigene Überleben. Und wenn sie es schaffen, dass ich irgendwann an eine Stelle komme, wo das ganze Spiel und das Überleben so mühsam ist, dass ich mir vielleicht für eine Sekunde überlege, ob ich nicht vielleicht ohne das kleine Mädchen besser dran wäre. Wenn sie mich so in so eine moralische Zwickmühle bringen, dann dann ziehe ich jetzt schon den Hut vor den Entwicklern, weil ich wirklich glaube, dass sie da ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug an der Hand haben, uns wieder emotional zu packen, uns eine Story zu präsentieren, die uns wirklich mitreißt, wo wir ins Grübeln kommen. Ich will wieder so ein Spiel haben, was man durchspielt und dann am nächsten Morgen sofort zu den Kumpels geht. Ey, sag mal, Alter, ich muss dir was erzählen. Hast du es auch schon durchgespielt? Kumpel, lass uns drüber reden. Dann geht man einen Kaffee trinken und redet erstmal 2 Stunden über dieses Spiel, weil man so unglaublich viel zu erzählen hat. So die ganzen Momente, das Emotionale, vielleicht ist das Ende. Möglicherweise hat man Tränen in den Augen, weil alles so mitreißend ist. So ein Spiel will ich wieder und ich glaube, das könnte The Last of Us echt werden. Also The Last of Us könnte man jetzt ganz, wenn man böse sein will, auch einfach irgendwie bezeichnen als, ja, das ist das Uncharted für Leute, die nicht gern so viel ballern, sondern vielleicht nur ein Zehntel der Leute abknallen wollen in einem Spiel. Weil, also leider war, gerade jetzt, wenn man Uncharted 3 als Referenz nimmt, gibt es eine Menge Szenen und Settings und Areale, die so ein bisschen aussehen wie das, was man halt von Uncharted 3 kennt in The Last of Us. Also dieses etwas Verranzte, diese abgefransten Tapeten, diese zerstörte Stadt, die dann aber von der Natur zurückerobert wird. Da gibt es tatsächlich einige Level in Uncharted, wo das auch gut hinpasst. Deswegen ist es schon schwierig, weil es sieht natürlich so aus. Es hat die typischen Naughty Dog Qualitäten. Es hat sympathische Charaktere. In dem Fall Vater und sein Kind, die wie in dem Film The Road mit Viggo Mortensen, also alles basiert letztendlich auf demselben Originalbuch, ja, halt der Vater seine Tochter beschützen muss, ja, vor der Umwelt, die natürlich mega aggressiv ist, um alles kämpft, irgendwie Essen oder einfach nur Schutz, ja, und allein, naja, was man da gesehen hat, ist schon harter Stoff, also da bin ich ganz froh, dass das meiste passiert, wenn das kleine Kind gerade aus dem Raum ist und man dann irgendwie im nächsten Raum erstmal 3 Leute ultra fies abmetzelt und dann wieder reinkommt und tut, als wäre nichts geschehen, also das wird, glaube ich, ein hartes Spiel, aber ich glaube, dass das richtig interessant wird, wenn Naughty Dog das auch durchzieht mit dieser allein gelassenen Stimmung, mit diesem richtig depressiven, und wenn es nicht wie Uncharted, das ist ja die Gefahr, abglitscht in so Endlos-Shootereien und dann findet man noch Granaten und dann da ist noch ein Raketenwerfer und da haben die Bösen irgendwie noch einen alten Panzer, mit dem sie sich angreifen. Wenn es so wird, nee, dann danke nicht, weil da gibt es mit Uncharted echt eine Reihe, die macht das schon zu Genüge. Ich hoffe da auf so atmosphärisches Rumlaufen. Im Grunde so ein bisschen das, was I Am Alive hätte werden können, wenn man es nicht nach 25% Entwicklungszeit abgeschnitten hätte und gesagt hat, so, das reicht dir, das kauft sonst eh keiner, machen wir jetzt Arcade-Spiel draus. Also wenn man I Am Alive hätte werden und blühen lassen, hätte sowas draus rauskommen können. Aber Naughty Dog weiß schon, was sie machen. Deswegen glaube ich, die werden da schon ihre ganz eigene Vision umsetzen. Und ich hoffe, dass es eine gute ist. Ich hoffe, dass es nicht einfach noch ein Franchise wird, mit dem man so dieses Uncharted Ding irgendwie weitermachen kann. Ja? Weil das ist jetzt schon bei Teil 3 so langsam ausgelutscht gewesen. Das muss jetzt mal aufhören. Aber man sieht den Naughty Dog-Einfluss überall. Das ist so, die Dialoge, das Klettern, die Grafik, die Art der Grafik, das Setting, die Klamotten der Charaktere, alles sieht so ein bisschen nach Naughty Dog aus. Man erkennt es direkt, ja. Auch diese authentischen Dialoge zwischen dem Vater in dem Fall und seiner Tochter, das wirkt alles eben so ein bisschen authentisch. Die reden die ganze Zeit miteinander so, die Tochter hat auch mal Fragen. Die Tochter weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wie die Welt war, bevor sie so kaputt und verranzt war. Das bietet sich natürlich oft immer wieder an für interessante Dialoge, wo man so ein bisschen quasi rückblickend erzählen kann, wie wir gelebt haben, wie kaputt wir eigentlich alle gelebt haben und wie wir das, was wir haben, gar nicht schätzen konnten und all diesen Kram. Also da ist Potenzial für so, so, so viel. Und das ist bei Naughty Dog genau in den richtigen Händen. Wenn am Ende nur Ballerei raus wird, werde ich echt pisst. Weil das ist Verschwendung von Ressourcen und von Potenzial. Ja, Beyond Two Souls ist natürlich auch ein Spiel, über das jetzt gerade alle reden, was einfach der Tatsache verschuldet ist, dass das neue Spiel von den Heavy Rain-Machern ist. Ich glaube, gameplay-technisch kann man zu Beyond Two Souls, oh Gott, dieser Name, noch nicht so wahnsinnig viel sagen, haben wir noch nicht viel gesehen. Aber ich persönlich bin echt sehr, sehr großer Heavy Rain-Fan. Das war wieder so ein Spiel, das hat mich so dermaßen gekickt. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut davon, wenn ich von einigen Szenen nur rede. Dass ich auch da wirklich sehr, sehr hohe Hoffnung habe. Also wenn sich da ein cleverer Storyschreiber ransetzt, der eine erwachsene und vielschichtige Geschichte mit einer geilen Technik kombiniert, darum geht es ja auch, ist natürlich auch wichtig, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass da so ein Benchmark gesetzt wird, was interaktive Storytelling angeht. Also ich persönlich finde es auch gar nicht so schlimm, dass ein Spiel auf cineastische Präsentation setzt und das Gameplay vielleicht so ein bisschen dahinter zurücksteckt. Wenn es trotzdem eine gute Mischung ergibt oder die Präsentation so aussieht, dass mir selbst gar nicht auffällt, dass ich eigentlich halt nur Knöpfchen drücke, wie bei Heavy Rain. Mal links, mal oben, mal Kreis, mal Quadrat. Dann habe ich auch bei Beyond Two Souls echt sehr, sehr hohe Erwartungen. Also ich glaube, David Cage und seine Mann, die verstehen es, wie man es präsentiert. Ich glaube, die haben ein paar sehr, sehr geile Ideen in der Hinterhand. Beyond Two Souls ist auch ein Titel, auf den ich mich sehr freue. Ist von Quantic Dreams. Die haben erst Fahrenheit gemacht und dann Heavy Rain. Und es waren schon beides sehr innovative Titel. Fahrenheit war technisch veraltet, als es rauskam, hatte auch ein paar Fehler, aber der Ansatz war geil. Heavy Rain, kennen wir alle, es war super. Der Versuch, einen Film als Videospiel umzusetzen, hatte auch seine Schwächen, aber die Idee war richtig cool und die Umsetzung zum Teil auch richtig genial. Und das ist jetzt, glaube ich, so der dritte große Titel von Quantic Dreams und die versuchen wieder irgendwas Neues zu machen und das rechne ich denen schon mal hoch an. Und das, was man gesehen hat, mit Ellen Page in der Hauptrolle einer Frau, fand ich schon sehr interessant, ist sehr mysteriös, man kennt die Geschichte nicht, aber offensichtlich hat sie irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten und dann hat das Ganze auch was damit zu tun, was passiert nach dem Tod, irgendwie was ist die Seele, keine Ahnung, solche Fragen werden da aufgegriffen, das finde ich total interessant. Da freue ich mich drauf. Also ich weiß nicht genau, was es wird, aber ich weiß, dass es von Quantic Dreams ist und dass die Spiele mich in der Vergangenheit gefesselt haben und ich glaube, die haben wieder einen sehr ehrgeizigen Ansatz mit Beyond und auf das Spiel freue ich mich auch. Also Beyond hat mich ganz klar an Chronicle erinnert, diesen Lost-Footage-Film, der ja jetzt gerade so ein bisschen kursiert, wo es auch um Psy-Kräfte geht, aber um offensichtlich vielleicht relativ normale Menschen, die davon betroffen sind. So, wobei man das, was man jetzt hier in Beyond gesehen hat, ist natürlich, erinnert mich auch so ein bisschen an Carrie und Feuerkind, so diese Stephen King, diese frühen Stephen King-Geschichten. Wo dann halt auch so diese etwas unschuldige, gerne auch weibliche Hauptperson mit diesen Kräften halt irgendwie erstmal umgehen lernen muss und dabei auch mal den einen oder anderen aus Versehen abfackelt, der ihr halt blöd kommt. Und ich gucke das Ding so und denke mir wirklich, ich schwöre, ich habe nicht gewusst, von wem es ist und so. Ich habe den Trailer geguckt, dachte, na okay, das ist interessant. Könnte eigentlich auch Heavy Rain sein. Sieht sogar ein bisschen so aus. Und dann kommt original von den Machern von Heavy Rain. Bums. Brauchst du der Simon keine Sorgen machen? Hat der Simon jetzt schon ein Spiel, was ihm super gefallen wird, brauche ich gar nicht mehr weiterlesen und so, wird gekauft. So, nächstes Spiel. Weißt du, da kann sich der Simon auch mal freuen. Ist doch schön zu wissen, wenn man ungefragt was kaufen kann. Und ist mir egal, was ihr dann wieder alle sagt, mit David Cage und Story und ich habe keinen cineastischen Kram, kann ich nicht mehr sehen. Ist mir egal. Das wird geil, glaubt mir. Bei God of War hätte ich tatsächlich gedacht, dass nach dem epischen Finale von Teil 3 jetzt die Geschichte abgeschlossen ist. Du hattest ja auch schon alle Prequels schon auf der PSP abgefeiert. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in welche Zeitperiode Ascension jetzt reinkommen soll. Der Vierer-Koop, der das Verkaufsargument von Ascension sein soll, der wurde jetzt nicht gezeigt in der Demo. Stattdessen hatte man wieder einen Kratos, der ausschaut wie Kratos. Also ein richtiges ganz vorher Prequel kann es nicht sein, weil da hat ja schon die Asche und die Farbe und alles. Kann jetzt anscheinend die Zeit manipulieren, kann immer noch Leute zerschnetzeln mit seinen Chaosklingen, die er irgendwo dann her hat. Und ich kenne God of War schon zu Genüge. Also mal sehen, ob es mich nochmal anmacht. Und vor allem auch da wieder der Gewaltaspekt, der dazu kommt. Ich fühle mich einfach unwohl beim God of War spielen. Ich reiße ungern Leuten die Augen raus und stampfe dann drauf. Das ist für mich nicht unbedingt erwünschenswert, was Gameplay angeht. Das macht mir keinen großen Spaß. God of War im Multiplayer-Modus. Jeder, dem ich das erzählt habe, ja, Ian zum Beispiel, hat erstmal dasselbe gesagt. Wie, aber der wird doch nie mit Leuten zusammenarbeiten. Stimmt. Deswegen ist der Multiplayer-Modus auch ohne Kratos. Und es geht teambasiert darum, als Erster einem Zyklopen so richtig mal die Hucke voll zu hauen. Es ist schon als Setting irgendwie geil. Und es geht wohl, ich habe das Prinzip offen gesagt noch nicht so ganz verstanden. Man kämpft halt in zwei Teams von, naja, Kratos Lookalikes gegeneinander darum, wer dieses Riesenmonster am Ende erledigt. Aber in welchem Zusammenhang das alles steht und wie das dann genau funktioniert, habe ich offen gesagt noch nicht ganz kapiert. Ich nehme an, man muss halt schneller metzeln als das andere Team. Man muss besser im Team dann den Zyklopen zum Beispiel bearbeiten. Also die einen halten ihn fest. Man kennt das ja so ein bisschen auch von den Zwischensequenzen. Der dritte springt ins Riesenauge und tobt sich da mal so richtig aus. Also wenn das so funktioniert, wie ich denke, dann ist das eine geile Erweiterung des Franchises. Ist vielleicht jetzt nicht der ultimative Multiplayer-Titel, aber für mich wäre das eine lohnenswerte Erneuerung, weil wenn ich eine Sache nicht brauche, ist es Singleplayer-Koop bei einem Spiel wie God of War, meiner Ansicht nach. Aber wenn das so einen gewissen Charakter hat und man eben im Team auch noch wirklich Multiplayer spielen kann, was ja im Moment einfach auch jeder braucht, in Multiplayer-Modus, dann ist es von mir direkt, kriegst du direkt den Superdaumen, den Kratos abhackt. Kann Jay alles machen, hä? Ja. Nintendo, ja, war schon schlimm, muss ich sagen. Also für mich als Nintendo-Fan, ich habe mir echt irgendwie viel erwartet dieses Jahr, was vielleicht ein bisschen naiv war, weil sie schon öfter auf Pressekonferenzen abgekackt haben. Jetzt hat man gedacht, man erfährt den Wii U-Launch-Termin, einen Preis und es gibt irgendwie eine ganze Reihe an coolen Spielen, wie zum Beispiel neues Mario, neues Zelda, neues Metroid, neues Star Fox. Es gab ja genug Gerüchte vorher. Im Endeffekt hat man jetzt weder Preis noch Termin erfahren und was sie hatten, war Pikmin 3. Und alles andere, was in der Stunde zu sehen war, war so eine Anhäufung von Peinlichkeiten. Also es gab Portierungen von alten Spielen von anderen Plattformen, wie zum Beispiel in Batman Arkham City gibt es mit ein bisschen Wii U-Fuchtelei oder in Batman Arkham City gibt es jetzt mit ein bisschen Spielereien auf dem Wii U Gamepad. Das ist natürlich nett, aber brauche ich ganz ehrlich jetzt auch nicht mehr ein Jahr später. Dann gibt es so Sachen wie Scribblenauts Unlimited, ist auch ein nettes Spiel, kennt man aber schon vom DS und ist natürlich auch gar nichts, was jetzt irgendwie die Power einer neuen Hardware vorführen würde. Und generell all diese Sachen, die Nintendo gezeigt hat, die so ihre typischen Franchises waren, wie so ein Wii Fit U oder auch Sing, was jetzt ihr Sing- und Tanzspiel ist, oder auch am Schluss Nintendo Land, so eine Sammlung an Minispielen, sind alle so super unattraktiv, was den Style angeht. Sie haben diesen klobigen, klotzigen, primitiven Stil, den sie schon auf der Wii hatten. Und jetzt sehe ich das 5 Jahre später nochmal und denke mir so, nee, jetzt also wirklich nicht mehr. Also beim besten Willen nicht. Also sie haben überhaupt nicht die Power einer neuen Hardware irgendwie zum Ausdruck gebracht bei der Vorstellung. Für mich eine große Enttäuschung. Wii U wurde letztes Jahr vorgestellt und es gab keine neuen Infos dazu. Außer, ja klar, die haben jetzt so ein paar Sachen vorgestellt. Pikmin 3 sah nett aus, sah gut aus, hatte einen netten Stil auf jeden Fall. Dieses Fotorealistische hat mir gefallen, was ich da gesehen habe. Der Rest ist alles so ein bisschen, es wirkt so, Nintendo kann, ähnlich wie es bei der Gamescom jetzt ist, sie können bei der E3 nicht absagen. Hätten sie das machen können und wäre es kein großer Aufruf, hätten es wahrscheinlich gemacht, weil die haben nichts Neues gesagt. Im Prinzip. Klar, die Wii U ist da, ja klar, die haben ihre Devices nochmal überarbeitet und das alles ein bisschen stimmiger gemacht, aber bis auf einen Titel war da eigentlich nichts bei, was mich tatsächlich dann irgendwie interessiert hat. Bis auf Zombie U gibt es eigentlich nichts, was mich als langjährigen Gamer irgendwie da von der Kante schmeißt. Fröhlich, sagt man ja so. Das ist so, alles ist gesehen und selbst die alten Titel, klar, neues Mario kommt raus, das Luigi's Mansion irgendwie sah auch nett aus, aber das ist halt nett, nicht mehr. Es ist nichts, was mich irgendwie rausgerissen hat, nichts Hypebares in Anführungsstrichen. Und die Wii U an sich oder die neue Wii, die ja stärker sein soll angeblich, da brauche ich erstmal Tech-Details. So, da reichen Trailer nicht aus, damit ich irgendwie mich drauf freue oder sowas in der Art. Was man da noch mahnend irgendwie erwähnen muss, ist ja unendlich, unsagbar uncoole Trailer, den sie zu der Wii U und den Special Features gemacht haben, wo Nintendo sich irgendwie in die Hände gerieben hat, ja, wir sind auf dem coolen Markt, das ist das, was unsere Core-Gamer haben wollen. Das ist zum Kotzen gewesen, dieser Typ mit, es ist grausam gewesen, ich mag nicht drüber reden. So. Ja, also Nintendo, ey. Nintendo. Was macht das? Es ist wie so die schlechten Eltern, die irgendwie wissen, ey, unser Sohn, keine Ahnung, zum fünften Mal im Knast, aus dem wird nichts mehr. Den kannst du eigentlich, kannst du ihn lassen, ja. Kannst du irgendwie dich schon mal um seine Rente kümmern, dass der irgendwie am Ende klarkommt. Aber aus dem wird nichts mehr. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl bei Nintendo, die können machen, was sie wollen und eigentlich machen sie ja nichts. Nintendo und die Hardcore-Gamer, die kommen nicht mehr zusammen. Das hat sich, glaube ich, jetzt gezeigt. Das war auch echt so, ich zitiere dich, Trant, LOL, Hardcore-Gamer und dann die Arschwischgeste. Ungefähr das war meiner Ansicht nach diese E3 von Nintendo zusammengefasst, wie es der Hardcore-Gamer gesehen hat. Da war ja nichts. Wenn was war, dann war es irgendwie so wieder nochmal so der alte Kram, so ey, wir holen nochmal mit den alten Lizenzen euch blöde Hardcore-Gamer an die Kasse. Oder es war halt etwas, was mir gefallen hat, muss ich sagen. Zombie U war halt ein Titel, den hat man so jetzt nicht erwartet. Aber andererseits ist es auch wieder schon so dumm, Nintendo, weil die einfach überlegt haben, was ist Nummer 1 Sachen, die Hardcore-Gamer gut finden? Zombies. Und schon haben sie es. Und haben sie einfach ihr typisches Wii U-Tablet-Kram drüber gepackt. Übrigens gefällt mir das sehr gut, leider an der Stelle. Wie sie es haben mit dem Keypad und einfach die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten, fand ich sehr gut. Aber ich traue dem Braten auch noch nicht. Wer weiß, wie das am Ende im Spiel ist, wenn dann irgendwie so ein dickes Textfenster über den Plasma kommt. So, und jetzt schau bitte auf dein Wii U-Pad, du dummer Casual-Gamer. Und du hast das gar nicht, dieses Gefühl, was im Trailer gezeigt wird, sondern du hast, aha, der Text, ich soll runtergucken. Okay, so, wann ist der Text weg? Text, geh jetzt weg! Ich hab doch schon alles gemacht! Genauso wird's nämlich am Ende laufen. Nee. Also, für mich ist Nintendo tot. Die können gerne weiter Kram machen, aber ich muss ja auch nicht alles. Ich muss mir ja auch nicht jedes blöde Apple-iPhone App-Spiel runterladen, was irgendwie für Casual-Idioten gedacht ist. Ach, jetzt werde ich richtig aggressiv, dabei können die ja gar nichts für. Die können halt nur nichts. Das ist halt alles. Aber dafür können sie ja nichts. Ach, Casual-Gamer, warum seid ihr da? Warum hat man euch nicht? Weiß ich nicht. Fandst du Pikmin vielleicht gut oder hast du es gar nicht gesehen? Pikmin habe ich nicht gesehen. Ich meine, ey, im Ernst, das zählt alles unter diese. Alles, was eine 3 oder mehr hinten dran hat, interessiert mich, nehme ich zur Kenntnis, aber macht mich nicht wuschig. Auch Pikmin 3 zählt dazu. Und auch, bevor du fragst, jedes Zelda, jedes Mario, was wir irgendwie jetzt aus der Grabbelkiste holen, die haben da nur 4-5 Themen drin. Das ist kein Scheiß. Die haben da Tetris, Mario, Zelda. Mehr fällt mir gar nicht ein. Siehst du mal. Ich hätte schon im Vorfeld wissen müssen, dass das bei Nintendo im Endeffekt für mich zumindest nichts werden wird, weil seit Jahren geht Nintendo mit ihren Spielen zu einer Zielgruppe hin, die nicht unbedingt mich als Gamer anspricht. Ne? Ich hätte zumindest vielleicht einen kleinen Blick auf ein neues Zelda, auf ein neues Metroid, auf das neue Spiel von Retro, was augenscheinlich schon längst in Entwicklung ist, dann gerne gehabt. Davon hat man leider gar nichts gesehen. Stattdessen gab es dann barfüßige Schwangere, die wieder auf Wii-Fitboards herumgehopst sind und alte graumelierte Herren mit ihren Hintern, die drauf saßen. Es gab das Funny Nintendo Land, in dem man wohl seine Kinder vom Fernseher abladen kann, wenn die zu sehr nerven mit den bunten Farben, dass die schön da beschäftigt sind. Aber da merke ich klassisch eigentlich, Nintendo hat mich als Kunden die letzten 20 Jahre einigermaßen bedient und hat auch sehr viele Spiele gebracht, die mir dann zugesprochen haben. Jetzt ist mit der letzten Nintendo Wii-Fuhre es vorbei. Die brauchen mich nicht mehr als Kunden und geben mir auch gar keine Spiele mehr, die mich wirklich interessieren. Pikmin wurde bereits vor 2 Jahren angekündigt und ein Pikmin macht noch keinen Sommer. Tut mir leid, Nintendo. Also. Ein großes Problem bei Nintendo war auch, dass die ganze Veranstaltung war super langweilig und hat sich so hingezogen, weil nicht nur die Inhalte waren blöd, auch die Art und Weise, wie sie es präsentiert haben, alles war viel zu lang gezogen. Sie haben überhaupt kein Gefühl für Timing und für eine Dynamik und wie man sowas Spannendes aufbaut. Und dann haben sie am Schluss, sieht man auf einmal wieder die Bühne, nachdem vorher, glaube ich, ein Trailer lief, dann sieht man da Nintendo Land. Und ich denke so, cool, was kommt da jetzt wohl? Weil Nintendo Land klingt erstmal echt pompöse nach irgendwas Wichtigem. Und im Endeffekt ist eine Sammlung aus ganz primitiven Minispielen, die irgendwie die Fähigkeiten dieses Wii-U-Controllers zeigen sollen, aber halt auch aussehen, als ob sie irgendwie für 1 Euro aus dem App Store runtergeladen worden wären. Also da war dann echt endgültig der Ofen aus und sie haben das geschafft, wirklich alles Positive, was man am Anfang hatte mit Pikmin 3, wo Miyamoto auf der Bühne war, was nett war, haben sie bis zum Schluss systematisch eingerissen und zerstört, sodass man am Schluss echt völlig fertig war als Nintendo-Fan. Nintendo, da kann ich ja gleich gehen, weil dazu gibt es ja nichts zu sagen, oder? Da kann ich ja eigentlich direkt... Nee. Also ich muss echt sagen, ich bin eigentlich sehr froh, dass die Nintendo PK so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Die war nämlich absolut entsetzlich und ich freue mich fast ein bisschen, weil man jetzt endlich mal gesehen hat, wie Nintendo eigentlich tickt. Ich weiß, man darf das ja nicht sagen, so als sogenannter Hardcore-Gamer muss man ja auf der Nintendo-Seite sein, weil sie ja den Eindruck erwecken, sie wären ja immer noch auf der Seite der echten Gamer. Sie tun ja immer sehr geschickt so und auch die Fans haben das ja dankbar angenommen, dass die ganzen anderen, da geht es ja nur um Grafik, um Explosionen, irgendwie um Call of Duty. Aber bei Nintendo, da sitzen die richtigen Gamer, da geht es nur noch ums richtige, innovative Spiel. Ist alles Bullshit. Ist alles Bullshit und diesmal hat man es wirklich gesehen. Das war bei Nintendo fast von vorne bis hinten, war das charakterlose und gesichtslose, innovationslose Kacke. Beinahe ausschließlich, von vorne bis hinten. Also jetzt mal ganz ehrlich, das soll jetzt irgendwie kein Hass gegen Nintendo sein, aber tauscht mal Mario mit einer x-beliebigen Figur aus und das würde keinen interessieren. Irgendwelche Minispielsammlungen, 3 seitwärts Jump'n'Runs, die man in ähnlicher Form schon irgendwie seit Jahren gespielt hat, die natürlich irgendwie auch gut sind, die Spaß machen, die aber absolut nichts Innovatives haben, die keinen frischen Winter reinbringen. Also Nintendo zehrt halt irgendwie immer noch von diesem großen Namen und von der Marke. Aber was sie wirklich abgeliefert haben, tendierte nahezu gegen null. Wir haben von der Wii U keinen Preis erfahren, wir haben kein Release-Datum erfahren. Von den 8 so tollen innovativen Spielen konnte man nichts spielen. Ich meine, ich sehe da so einen Typ zu Just Dance auf der Bühne rumhampeln und die erwarten ernsthaft, dass ich irgendwie 250 Euro beiseite lege und mir das Ding kaufe, wenn es irgendwann mal in Läden steht. Da sage ich ganz ehrlich, nee, da bin ich nicht dabei. Lustigerweise nicht von Nintendo gab es ein Spiel, was die Wii U ein bisschen besser erklärt hat und das war Rayman Legends. Also das Team Ubisoft hat da echt nette Ansätze mit reingebracht und alles auf Rayman Legends oder Rayman Origins im Prinzip draufgepackt. Da gab es sozusagen einen neuen Charakter, der wirklich nur für die Wii U entwickelt wurde. Murphy heißt er, so eine blöde Fee, aber sah lustig halt aus. Und da hat man erkannt, okay, mit der Wii U kannst du tatsächlich supportive und zwar spielerisch anspruchsvoller die normalen Spieler sozusagen, die normales 2D Jump'n'Run abfeuern, auch wirklich supporten. Und zwar auf eine Art und Weise, die lustig ist. Bei Rayman Legends wird die Wii U tatsächlich scheinbar sinnvoll genutzt, denn der Wii U Gamepad-Spieler arbeitet in einem ganz eigenen Spielprinzip und der kann mit seinem Finger sozusagen den normalen Jump'n'Run-Spielern Hilfestellungen geben. Bedeutet, er kann Seile durchschneiden, er kann gewisse Obstacles hoch und runter heben. Er muss das auch machen, ansonsten kommen die anderen Spieler nicht weiter. Dazu gibt es, die haben ein Level gezeigt, was ich tatsächlich sehr, sehr cool fand, das war wie eine Art Musiklevel. Und der Wii U Gamepad-Spieler musste gewisse Punkte setzen, die dann passend zu der Musik waren, damit die beiden anderen Spieler, die ganz normal ihr Jump'n'Run, ihr 2D-Jump'n'Run-Erlebnis haben, von so Gamepads hochspringen lässt. Hätte er da nicht drauf gedrückt im richtigen Zeitpunkt, wären sie wahrscheinlich irgendwo gegen die Wand gelandet. Also das ist für mich ein kreativer, netter Ansatz gewesen, wie man erkennt, dass die Wii U tatsächlich eine eigene Spielform bietet. Und eben nicht nur, so wie es bei Mario Galaxy war, konnte man ja auch zu zweit spielen und da hast du halt irgendwie Punkte eingesammelt, wow, oder konntest halt Sterne schießen, wow, langweilig. Rayman Legends zeigt da ein paar neue Ansätze und kann das erste Mal so ein bisschen aufzeigen, was die Wii U vielleicht noch mit in so ein Spielerlebnis einbringen kann. Ich habe gejubelt, als South Park vorgestellt wurde. South Park, der Stab der Wahrheit. Nicht nur als Fan der South Park-Serie, endlich scheint es ein richtiges Spiel auch aus der Hand von Trey Parker und Matt Stone zu geben. Trey Parker und Matt Stone haben auch noch die PK für mich gerettet. Jeder hat innerlich gejubelt, als die beiden auf die Bühne gekommen sind und selber die offizielle Pressekonferenz von Microsoft verarscht haben. Ich glaube, das war so ein Highlight überhaupt. Das war für mich die Pressekonferenz. Die hat alles so ein bisschen reingebügelt und interessant gemacht. Und warum macht dich South Park an? South Park macht mich an, weil es scheinbar tatsächlich wie eine spielbare South Park-Folge werden soll. Also das Gesamtkonzept ist nicht revolutionär, wirklich nicht. Nee, du als Spieler übernimmst den Neuankömmling in der South Park-Riege. und wirst dann irgendeine abgespacede Story mitspielen. Man weiß überhaupt nichts aus dem Trailer, wie das Ganze auszusehen hat. Also ob das jetzt, ist es so ein Castle-Crasher-Ding, ist einfach nur ein Side-Scroll-Smasher oder sonstiges, man weiß es nicht. Aber interessiert mich erstmal nicht, weil ich will das spielen. Ich will wissen, wie die Geschichte erzählt wird, sozusagen. South Park wird zerstört, ne? Und du als fünfter Neuankömmling musst da ja entsprechend irgendwie mithelfen. Und es geht um irgendein ominöses, mysteriöses Stab der Wahrheit, bla. Und ich freue mich jetzt schon, von Cartman beleidigt zu werden. Das wird super. Und wenn der Look auch noch wirklich so ist, und das war ja dann die Maßgabe, das ist das, was Trey Parker und Matt Stone gesagt haben, es sollte crappy aussehen, es soll exakt so crappy aussehen, wie die Folgen aussehen, dann wird es eventuell die interaktive Version einer South Park-Folge. Nur epischer. Und dass man selber dabei ist. Fett. Ein South Park Adventure von Trey Parker, Matt Stone. Da mache ich mir nicht die geringsten Sorgen. Ja, das kann nur gut werden, glaube ich zumindest, weil Trey Parker, Matt Stone, ich nehme an, die sind Gamer. Ich weiß, dass sie mit South Park einfach immer und immer wieder geilen Scheiß abliefern. Und das nach 17 Staffeln oder so. Ja? Also die Typen sind Genies. Wenn die was anpacken, dann wissen die auch, was sie damit zu machen haben. Punkt 3, die können sogar ein Musical machen und es wird eine Riesennummer und es wird kreativ und es wird originell und es wird der Mega-Hammer und es gewinnt 1000 irgendwas Awards. Und ich nehme an, wenn die jetzt, es ist ja kein Minigame, was da entsteht, wenn die jetzt sagen, ey, wir machen ein Rollenspiel, das aussehen soll wie die South Park-Folgen, das sich anfühlen soll wie die South Park-Folgen, das den Humor haben soll, ihr könnt mir folgen, alles wie die South Park-Folgen und nicht nur einfach irgendwie ein kleines Minigame, wo man, weiß ich nicht, Henki den Weihnachtscode abschießt. Irgend so ein Mist, gab's ja genug, ja. Nee, jetzt endlich richtiges Spiel, richtige Regeln, groß, episch, so ein bisschen wie Skyrim, nur halt in der South Park-Welt. Man selbst als New Kid, der in South Park ankommt und quasi von den Vieren so richtig vereinnahmt wird, weil sie irgendwie denken, dass sie unsere Kräfte brauchen. Also es ist schon jetzt wieder, ich freue mich einfach auf ganz viel selbstreferenziellen Humor. Ich freue mich endlich mal über ein Spiel, was sich bewusst ist, dass es ein Spiel ist, über Spielcharaktere, die auch ein bisschen gerne mal diese vierte Wand durchbrechen und so ein bisschen mit dem Zuschauer oder dem Spieler spielen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und ich glaube, die werden alle davon nutzen. Kaufe ich unbesehen, kein Scheiß. Ist jetzt schon bestellt. South Park ist eine der wenigen TV-Serien, die zwar schon sehr, sehr lange laufen, aber dafür konsequent mit jeder Staffel besser werden tatsächlich und nicht schlechter, wie manche. Vergleich mal mit den Simpsons. Und als Videospiel glaube ich, dass das neue South Park-Spiel vor allem in die Richtung, in die es geht, ein großes RPG, was es werden soll, auf jeden Fall eine gute Alternative zu anderen Rollenspielen bieten wird, weil die haben eben nicht Matt Stone und Trey Parker, die haben nicht diese Kreativität, diese Gedankenkraft, die dahinter steht. Und man hat es auf der Microsoft-Konferenz ganz gut gesehen. Das sind Leute, das sind eben nicht nur Menschen, die Ahnung von Humor haben, sondern auch Gamer an sich, ne? Und die wissen, was sie aus dem Spiel rausholen wollen mit dem Input, den sie haben. Und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, wenn die Hand drüber halten, kann das eigentlich gar nicht mal so schlecht werden. Also ich glaube, das wird ein echt, echt gutes und anderes Spiel. Ich hoffe drauf, dass es jetzt nicht als Download-Titel irgendwo verendet oder dass man so ein 5-Stunden-Mini-Erlebnis haben will, sondern so ein großes, episches Ding dabei rauskommt. Und mal sehen auch, wie die Synchro wird, die deutsche. Weil die englische ist immer ein bisschen besser, Cartman im Original ist unvergleichlich, aber der deutsche ist auch okay. Also mal sehen, was dabei rumkommt. Ich freue mich sehr drauf. Ja, Gears of War hat einen netten neuen Multiplayer-Modus bekommen, wo man zum ersten Mal im Franchise halt auch Klassen auswählen kann. Das Ganze hat mich ein bisschen an Team Fortress erinnert, wo man sich dann aufteilt und der eine ist mehr für den Support zuständig, der andere geht an die Front und bratzt alles weg. Ich glaube, da wird sich ein bisschen was tun. Team Fortress gibt es jetzt ja für die Konsolen zwar auch, aber wird wahrscheinlich mehr auf dem PC gezockt. Und Gears of War ist wahrscheinlich eher ein Konsolentitel als PC-Titel. Von daher besetzt das vielleicht sogar eine Nische, die es noch gar nicht so gibt, weiß ich nicht. Aber da kann man auch nochmal einen zweiten Blick drauf werfen, auf den Multiplayer-Modus von Gears of War. Ja, ich weiß nicht, ob es langsam Zeit war. Also es gibt auch schon 3 Teile von Gears of War. Und für mich war auch mit dem 3. Teil das dann irgendwie beendet. Die Trilogie war zu Ende, aber natürlich geht's weiter, weil so ein starkes Franchise lassen die nicht versauern, ist ja klar. Es wird mit Halo nicht gemacht, es wird mit Call of Duty nicht gemacht, es wird mit Mass Effect auch nicht gemacht werden. Deswegen ist es auch okay, wer Spaß dran hat. Ich persönlich habe nicht nach einem neuen Gears of War gedürstet. Von daher ist mir das eigentlich auch fast egal. Aber ey, solange die Leute Spaß haben, sollen die das machen. Ja, bei Square Enix natürlich so neben Hitman der große Titel war Tomb Raider, wo es auch neues Material zu sehen gab, wo man jetzt wirklich sieht, sie ziehen diese ganze Nummer, Lara muss leiden und es geht wirklich physisch und anstrengend zur Sache, das ziehen sie knallhart durch und man hat auch gesehen, okay, da wird auch vor relativ krasser Gewalt nicht Halt gemacht, also sie muss dann auch Leute irgendwie abballern und da wirklich mit aller krassen Gewalt ums Überleben kämpfen. Ist ein anderer Ansatz. Weiß ich nicht, ob das so zu meiner Idee von Tomb Raider passt, weil es immer sehr viel auch um Erkunden ging und weniger um so ein aggressives Vorgehen. Was mir aber ganz gut gefällt, was auch von vielen kritisiert wird, ist dieser ganze cineastische Ansatz, der dahinter setzt. Also alles ist auch cool geschnitten und sie fällt mal irgendwo runter und hält sich noch fest und dann bricht da was zusammen und da muss sie für irgendwas noch weglaufen, so ähnlich wie man es natürlich auch von Uncharted kennt. Und ich glaube, da wollen sie auch so ein bisschen was von dem Erfolgskuchen von Uncharted abhaben. Also es kommt mir ein bisschen kalkuliert vor mittlerweile. Es ist so Uncharted Kino-Action, es ist eine sexy Frau und aber auch viel Gewalt und Blut. Also wie es am Ende dann funktioniert, ist vielleicht weniger ein Tomb Raider, wie man sich es im klassischen Sinne vorgestellt hätte. Aber wird, glaube ich, trotzdem ein sehr cooles Spiel werden, was nächstes Jahr, glaube ich, auch sehr einschlagen wird. Also von Tomb Raider, gut, wir haben jetzt auch schon damals zu Gamescom genug gesagt. Ich finde es interessant, dass man jetzt noch ein bisschen mehr erfährt, dass man mehr sieht, in welche Richtung es noch geht, welche Charaktere sie trifft und alles. Ich finde es auch interessant, ich glaube, man hat im Trailer ihren ersten Kill gesehen. Also ich glaube, man sieht im Trailer quasi den ersten Menschen, den Lara Croft damals noch nicht gewollt unbedingt ins Jenseits befördert. Einfach nur, weil er sie nicht in Ruhe lässt und alles. Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht war das auch nicht der erste. Aber es ist auf jeden Fall ein krasser Moment in diesem Trailer, wo man denkt, wow, okay, normalerweise rattert die Leute um und es ist ja egal. Ach was, der einzige Berglöwe, pff, Dinosaurier, pff, ja, ist ja eigentlich völlig egal. Aber da sieht man, okay, das ist eine Person, der das jetzt auch nahe geht. Meine Haupthoffnung ist bei Tomb Raider, dass es nicht so sein wird, dass man schlauchige Level hat, wie jetzt bei Call of Duty, was ja auch im Moment so die Krätze an sich ist, dass jeder versucht, sowas in der Art zu machen. Ich will frei über diese doch mysteriös angelegte Insel laufen können und auch selbst was entdecken und vielleicht irgendwie den, weiß ich nicht, Friedhof von uralten, angespülten Indianern selbst entdecken und nicht irgendwie schlauchig geradeaus, währenddessen links, rechts ausweichen und dann bist du da. Oder so diese typischen drei Wege, wo willst du hin? Da auf dem Gipfel oder da und dann geht's schlauchig weiter. Ich will frei, ich will diesen Berg erklimmen können auf mehreren Wegen und nicht einfach nur auf den die Entwickler gerne wollen. Ich hoffe, dass sie das umsetzen, dass sie daraus ein Open-World-Prinzip machen. Ansonsten sehe ich da echt ein bisschen schwarz, weil das Prinzip dieses Call of Duty, alles fährt auf dich zu, du kannst gar nicht atmen, deswegen hinterfragst du auch gar nicht, wie dumm alles ist. Das funktioniert jetzt seit Jahren und wenn Tomb Raider rauskommt, ist es vielleicht auch schon vorbei. Und dann denkt man, ja, nö, zu spät, danke, nächstes Spiel. Ich glaube, mit dem Open-World-Konzept wären sie sicherer. Ich bin gespannt. Das wünsche ich nur, ja. Ich wünsche mir, dass es eben nicht nur Call of Duty Bombast ist und ich wünsche mir, dass man halt diese mysteriöse Insel auch selbst erkunden kann und einfach selbst zu Lara Croft werden darf, ja, und nicht, ja, dass so diese Michael Bay-Inszenierung, weiß ich nicht, was dann noch alles geplant ist, aber was man gesehen hat, geht ja auch ein bisschen in diese absurd Bombast-Action, ja, also wo ständig was passiert, wo ständig jemand einem ans Leder will und zwar ganz nah, so Messer oder Steine oder was auch immer sie gerade haben, um einen zu töten, sie sind immer ganz nah dran. Das ist eigentlich nicht Tomb Raider. Lara Croft kämpft gegen die Naturgewalten und gegen Berglöwen und den einzigen Tyrannosaurus, aber eben nicht unbedingt gegen Menschen. Ja? Also, die waren halt früher als Gegner mit drin, weil man sowas brauchte, aber eigentlich könnte man auch einen Tomb Raider-Teil machen, der komplett ohne Gegner auskommt. Aber das, da haben sie die Eier nicht zu. Dishonored, okay, da nur noch einen Satz, wobei. Dishonored haben wir ja auch schon zur Gamescom genüge abgefeiert. Für mich ist das so ein bisschen das, was Half-Life 2 sein könnte, wenn es im, keine Ahnung, 16. Jahrhundert stattfinden würde. Ich weiß nicht, wonach diese Bauten und das alles aussieht, aber es ist einfach Geschichte verbunden mit Sachen aus der Zukunft und noch dem Setting, so ein bisschen aus Half-Life. Ich fühle mich da doch deutlich inspiriert, was man schon kennt, so Orwell, George Orwell und 1984 und so. Also irgendwie könnte das was richtig Geiles werden, die Stimmung ist geil, auch so dieses Rattenfänger von Hameln, Trailer-mäßige Intro, so wo man wirklich auch, wo diese komische Märchenmusik im Hintergrund läuft, also alles richtig schön gemacht, fand ich. Ich glaube, das könnte immer noch ein Überraschungshit werden, aber ich befürchte, dass es zumindest optisch dem meisten hinterherhinken wird, was dann schon da ist. Also optisch braucht man da echt nicht viel erwarten, glaube ich. Spielerisch, ja, könnte nett werden, aber es muss auch langsam mal rauskommen. Ich habe tatsächlich gehört, Star Wars 1313 soll ja richtig beeindruckend gewesen sein. Ja? was ich dazu zu sagen habe, ey, scheiß auf Star Wars. Star Wars ist so ausgelutscht, nicht nur als TV-Serie auch. Ich kann keine Star Wars-Spiele mehr sehen. Coole Leute spielen Star Trek, ja. Und da wurde gerade veröffentlicht, dass die Gorn der Gegner sein werden im neuen Star Trek-Spiel und im neuen Star Trek-Film. Das ist interessant. Scheiß auf Star Wars 1313. Für ältere Generationen, die mit dem guten Star Wars aufgewachsen sind, mit dem dreckigeren, nicht so lustigeren Star Wars, ist Star Wars 1313 die lang ersehnte, in ein Videospiel portierte Fassung, hoffentlich. Nämlich dreckiger, erwachsener, kein Jar Jar Binks, kein farbenfrohes Bläh, sondern düster. Es geht um Kopfgeldjäger. Und Star Wars 1313 wirkt daran interessant, dass halt das gesamte Spiel darauf ausgelegt ist. Es ist wirklich... Star Wars 1313 scheint exakt das andere Extrem zu Kinect Star Wars zu sein. Kinect Star Wars darf man nur nicht mal drüber reden, so schlecht ist es. Star Wars 1313 könnte allerdings genau das sein, was Spieler wie mich, die trotzdem noch Interesse an der Star Wars Lizenz haben, egal wie sie malträtiert wurden, so ein altes, cooles Feeling zurückbringen könnte. Nämlich, Star Wars ist düster. Star Wars findet auf Coruscant statt. Star Wars, das ist, bedeutet, du hast verschiedene Level, wie ne, Dantes Inferno, du gehst halt runter und das Ganze startet halt oder dreht sich um Level 1313. Das ist ein Level, was in den Planeten reingeht. Eine komplette, kaputte Stadt im Prinzip, wo du unten in ein Level reinfährst. Sieht geil aus, sieht nett aus. Und das, was man, gameplay-technisch gesehen hat, sah schon atemberaubend aus. Geile Grafik auf jeden Fall, extrem viele Details, das hat man auch so sehen können und angeblich war ja so eine Live-Spiel-Session dann da und echtes Ingame-Material. Wenn das tatsächlich wahr ist, was sie da gezeigt haben, dann erwartet uns da ein richtig nettes Star-Wars-Spiel, endlich mal. Wozu du mich gar nichts fragen brauchst, ist Call of Duty oder Modern Warfare oder was auch immer, die 12.000sten Ableger auf welchen Plattform auch immer, ist mir völlig egal. Ich weiß, viele Leute haben riesigen Spaß mit Call of Duty und freuen sich auf jeden neuen Teil. Bei mir ist es nicht mehr so. Mich fasziniert es null. Ich freue mich da gar nicht mehr drauf. Mir ist es total egal. Deswegen muss ich auch zu Call of Duty gar nichts sagen. Ist Call of Duty, yay! Technisch überragend, grafisch toll, 60 Frames per Second wahrscheinlich, total geil, aber ist mir total egal. Also fragt mich was anderes. Also diese Angst vor der Innovation, die haben ja fast alle großen Spielehersteller, zumindest scheint es so. Aber ich finde, gerade bei Call of Duty springt man erst recht drauf an, weil man so drauf konditioniert ist, sich das rauszupicken, was man eh schon kennt und was so langweilig ist. Also ich finde, wenn sie ein bisschen clever gewesen wären, hätten sie ein Ass aus dem Ärmel gezogen, mit dem einfach keiner gerechnet hätte. Also irgendwie ein kleines Feature wie, dass man die Umgebung jetzt zerballern kann. Ist auch nicht neu, hat es bei Call of Duty aber noch nicht gegeben. Oder mal wirklich ein ganz neuer Geschmack, neues Tempo, vielleicht irgendwie echt eine... wirklich emotional packende Szene, dass alle zurückweichen, das habe ich bei Call of Duty noch nie gesehen, krass, das hat mich jetzt gerade echt irgendwie berührt, ich würde gerne wissen, was steckt dahinter, so, ich bin jetzt angefixt, erzähl mir, worum geht's in diesem Spiel, was ist die Geschichte, wer sind die Figuren, was passiert da? Aber so habe ich halt nur diese 0815 Michael Bay Soße gesehen, die mich persönlich einfach nicht mehr juckt, also ich kann ehrlich gesagt kaum noch nachvollziehen, wie man von so einem Trailer wie zu Call of Duty Black Ops noch gekickt sein kann. Dass das Spiel Spaß macht, okay, wir werden es alle kaufen, wir werden es alle spielen. Es wird auch ein gutes Spiel sein. Aber rein vom Präsentationsstandpunkt, also gibt es da wirklich jemanden, der so davor sitzt, geil, Alter, das ist ja geil, da kracht ein Hochhaus, das ist ja der Wahnsinn, alles aus Ego-Sicht, boah, und da kommt ein Sniper und ich muss ihn wegschießen. Das ist ja so unfassbar spannend, Mann, hab ich Bock auf dieses Spiel. Gibt's doch nicht, weil wir das alle schon seit 10 Jahren exakt so sehen, so spielen und so präsentiert bekommen. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Kann man das nicht anders präsentieren, nicht geiler, nicht mitreißender? Hat offenbar keiner Interesse dran. Aber was soll's, es verkauft sich ja auch wie geschnitten Brot. Also ich meine, das Gejammer, irgendwie ist das halt Boomerang, ne? Wir dürfen es halt auch einfach nicht mehr kaufen und nicht mehr spielen, wenn wir darauf keinen Bock mehr haben. Aber offenbar haben wir das ja. Also wer kriegt hier den schwarzen Peter? Am Ende doch wohl wir. Verdammt. Bei Ubisoft, die waren für mich ein bisschen die Gewinner, weil sie echt ein starkes Line-Up hatten. Was mir da auch gut gefallen hat, obwohl es sicherlich nicht der allerdickste Titel war Rayman Legends, weil es eine Fortsetzung ist von Origins, was ich wirklich ein super cooles 2D-Jump-Run fand. Sie haben bei dem Spiel auch eine nette Einbindung des Wii U-Controllers, die da relativ ausführlich gezeigt wurde. Man kann da auf dem Pad, auf dem Touchpad quasi rummachen und steuert dadurch noch ein weiteres Männchen im Spiel, was die Spieler, die mit den konventionellen Controllern spielen, dann noch unterstützt. Und ja, ich glaube, das wird wieder sehr cool. Ich freue mich da auch richtig drauf, auch weil Rayman ein Kontrastprogramm ist zu all den ganzen Gewaltspielen und Shootern und sowas. Das ist so ein bisschen diese Unschuldigkeit, die früher auch Spiele so ausgemacht hat, wo es wirklich einfach nur um Spaß geht, ohne dass da so plakative Action und Splatter und alles muss laut und krachig sein im Vordergrund stehen würde. Ja. Was es bei Ubisoft ja auch noch zu sehen gab, war die Rückkehr von Sam Fisher in Splinter Cell Blacklist. Muss ich sagen, war jetzt nie so meine große Serie, weil man immer sehr, sehr vorsichtig vorgehen musste und ich oft ein bisschen zu ungeduldig war, um da wirklich durchzukommen. Aber jetzt scheint es ja auch so zu sein, als hätten sich da voll diesen ganzen actionorientierten Zeitgeist angepasst. Also es ist ja wirklich so eine Abfolge an schnellen Kills und ich spring da irgendwie durch und baller mal den weg und dann messere ich noch den Typen weg. Muss man jetzt in der Brutalität irgendwie nicht gut finden, aber ich glaube, dass das actionorientierte Konzept mir persönlich, glaube ich, ganz gut gefallen wird. Also da habe ich gar kein Problem mit. Muss man aber mal abwarten. Das war echt nur ein kurzer Einblick, der auch sehr automatisiert aussah, wie das fertige Spiel sein wird. Kann man jetzt, glaube ich, schlecht sagen im Moment. Ich bin echt froh, dass Ubisoft Shooter Mania dieses Jahr auf der E3 vorgestellt hat. Es hing schon immer so ein bisschen im Raum. Das heißt, die gleiche Technik, die sie für Trackmania benutzt haben, also ein wirkliches Massively Multiplayer Racing Game, portieren sie jetzt zum ersten Mal in das Shooter-Genre. Und das, was man da gesehen hat, ist ein klassischer E-Sport-Shooter. Netter, kleiner, schneller, fieser Shooter. Ohne groß Bum-Bum, sondern da geht es einfach nur darum, so, es gibt klare Spielmodi, es ist E-Sport optimiert, das heißt, du hast alle Möglichkeiten, entsprechend die Spiele zu begleiten, was für mich total interessant ist. Ja, und dann spielst du halt einfach. Das ist ein schneller Shooter. Das, was ich aus dem Trailer und aus dem Showmatch gesehen habe, ist, dass die Technik scheinbar auch stabil ist. Das heißt, es ist kein simpler Shooter, du hast so etwas wie sozusagen Circle Jumps oder sonstiges. Wir erinnern uns an Quake Live. Das heißt, dass die Steuerung des Shooters an sich, glaube ich, zumindest ein bisschen E-Sport-tauglich ist, als man es im ersten Blick erwartet. Und das ist letztendlich auch das, was mich an Shooter Mania dann auch wirklich fasziniert. Oder ich hoffe, dass es mich faszinieren kann. Nämlich, du hast eine riesengroße Community, die Bock hat, eigenständig große Areale zu bauen. In einem geilen, einfachen Editor. Und anstatt dann halt Rennen zu fahren, wie es bei Trackmania der Fall ist, ballern die sich halt ab. Das ist nett. Und was ich mir dann vorstelle, riesengroße, geile Areale, wo man Capture the Flag spielen kann. Von mir aus 64 gegen 64. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass sie noch nicht offiziell gesagt haben, für wie viele Spieler Server ausgelegt werden von Shooter Mania. Aber die werden schon eine größere Anzahl haben. Sie werden keine Spieler-Cap von 32 haben, auf gar keinen Fall. Da geht es dann schon eher in Richtung 64 Spieler pro Server oder vielleicht sogar 128. Wäre geil. Shootmania habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Das hat mich komplett so, boah, was? Echt? Die machen einen Shooter? Und dann guckt man diesen Trailer und die springen rum wie auf Speed und als wäre die Welt aus Gummi. Aber irgendwie, ey, das kann nur gut werden. Ich meine, Trackmania ist genial, das Prinzip ist genial, diese erweiterte Welt ist super und ich glaube, das wird ziemlich ähnlich. Ich bin nur nicht so ganz Freund von diesen komischen Bällen, die man da wirft. Also ich hoffe, dass das einfach Dummy-Waffen sind und man später als Mitentwickler und Spieler eigene Waffeneffekte, eigene Waffen, Munitionsformen, all das selbst designen kann. Dann wird das ein wahnsinnig abgefahrenes Spiel, weil das wird so kein zweites Spiel geben, was so funktioniert. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Sieht man ja an Trackmania. Das kriegen auch nur die hin. Das kriegt auch nur deren Community hin. Das wird Wahnsinn. Sehr gut gefallen auf der E3 hat mir auch Watch Dogs, auch weil es ein Spiel war, was ebenso vorher nicht bekannt war, sondern es war wirklich mal was Neues. Es ist keine Fortsetzung, es war nicht vorher schon alles geleakt, es gab nicht die Screenshots schon, es gab nicht den Trailer schon, sondern es war echt was Neues und es sah brachial gut aus, also so, dass ich tatsächlich auch gedacht habe, das ist nicht die aktuelle Konsolengeneration, sondern das ist für irgendeine diffuse Next Gen, die es irgendwann mal geben wird. Mittlerweile hat Ubisoft aber gesagt, es ist für Xbox, PS3 und PC. Ist, glaube ich, ein echt cooler GTA Deus Ex irgendwas Verschnitt. Dieses ganze Hack-Feature finde ich interessant, weil es natürlich auch so jetzt in den ganzen Zeitgeist irgendwie passt mit unserer voll technisierten und vernetzten Welt. Sah echt super aus, kann man anders nicht sagen. Muss man halt mal gucken, wie spielerisch vielfältig wirklich dieses Hack-Feature dann ist, wenn man irgendwie alle Geräte da manipulieren kann, aber im Endeffekt geht es doch nur darum, dass man irgendwie Leute weglockt, damit man ungesehen irgendwo reinlatschen kann. Muss man einfach mal schauen. Aber hat mich definitiv beeindruckt und ist ein Spiel, worauf ich mich jetzt auch riesig freue, auch weil man am Schluss gesehen hat, es gibt dann wohl auch Rumfahren und es gibt auch Schießereien. Was mich bei Watch Dogs aber am Ende der Präsentation dann doch wieder ein bisschen abgeturnt hat, war, wie sie bei dem Shootout dann auf die gleichen Mittel zurückgreifen, die alle anderen nutzen. Es wird irgendwie geballert, sofort geht es in Zeitlupe, das Blut spritzt, der Mantel fliegt irgendwie lässig so in Zeitlupe durch die Luft, während es regnet und alles fängt an zu explodieren und zu brennen. Das war mir da wieder ein bisschen zu bewusst knallig inszeniert und so von wegen, okay, wir müssen jetzt hier mit einem lauten Knall Ball rausgehen am Ende dieser Präsentation. Das hätte man ein bisschen stilvoller und subtiler auch lösen können. Vielleicht hätte es nicht mal sogar das Ballern am Ende gebraucht, sondern man hätte sich einfach mal trauen können zu sagen, okay, das war jetzt hier Watch Dogs, wir haben uns jetzt hier leise durch diesen Raum geschlichen mit diesen Hack-Features und wir brauchen nicht am Ende, dass da noch irgendwie ein Typ auf der Straße erschossen wird. Ja, aber so ist es halt leider dieses Jahr irgendwie gewesen auf der E3. Mein Highlight, auch relativ unoriginell, glaube ich, weil das allen so geht, war in der Tat Watch Dogs. Also da muss man natürlich auch gucken, wie es sich am Ende spielt. So ein Präsentationstrailer mit einem vorgefilmten Demo-Teil, den irgendjemand hinter den Kulissen gespielt hat, ist natürlich auch so produziert, dass du einen möglichst guten Eindruck bekommst. Wie sich am Ende Watch Dogs spielen wird, wird man sehen, wenn es rauskommt. Aber ich bin so dankbar dafür, dass das wenigstens Ubisoft mal den Mut hatte, ein neues Spiel rauszubringen, eine neue IP. Ich finde, das sah anders aus als vergleichbare Spiele. Es fühlte sich anders an. Die Story dahinter, so eine vernetzte Welt, in der du hacktechnisch auf alles zugreifen kannst. Das interessiert mich. Da habe ich das Gefühl, möglicherweise bietet sich mir da ein Erlebnis, was ich nicht schon tausendmal gehabt habe. Also, wenn die Entwickler von Watch Dogs ein bisschen clever sind, dann achten sie darauf, dass du bis zum Ende eine große Entscheidungsfreiheit hast, dass du nicht doch immer wieder dieselben Wege wiederholst. Das Assassin's Creed-Phänomen so ein bisschen. Okay, nee, habe ich mich verrannt. Wenn die Entwickler von Watch Dogs alles richtig machen, dann werden sie bis zum Schluss im Spiel darauf achten, dass du verschiedene Lösungswege hast, dass du deinen eigenen Spielstil entwickeln kannst, dass du auf diese ganzen kleinen Gadgets auch immer zugreifen kannst und quasi dir so deinen eigenen Lösungsweg bei jeder Aufgabe schaffst. Und ich habe da in der Tat sehr große Hoffnung. Ich freue mich auf eine neue IP, ich freue mich auf eine frische Idee, auf ein ungewohntes Spielgefühl und ich bin einfach sehr, sehr gespannt, ob Watch Dogs vielleicht echt so das Killerspiel des nächsten Jahres wird. Alles, was ich zu Watch Dogs gesagt habe, als ich geguckt habe, der Mantel, dieser Mantel, wie der weht, guckt es an, Ian, guckt den Mantel an, ja, ist ein Mantel, der weht, nee, das ist voll geil, weil man natürlich weiß, das ist technisch total aufwendig und dann noch dieser Regen und dann haben sie die Slow-Mo gemacht und der Regen ist in Slow-Mo, während der Mantel, also optisch, absolut geil, aber darüber hinaus hat man jetzt nicht so viel gesehen, okay? Man hat gesehen, es ist eine Art GTA, es ist so ein bisschen zwielichtige Agentenscheiße. Gleichzeitig kann man alles in dieser Welt hacken. Bedeutet, man kann, man hat jetzt gesehen, wie Telefone gehackt wurden und dann jemand, hör was, ich verstehe dich nicht, und wegging vom Eingang zum Beispiel, ja, um besseren Empfang zu haben. Hat gesehen, wie Ampeln manipuliert wurden, dadurch dann Unfälle entstanden sind. Und ich bin mir so sicher, es gibt eine Menge Kram. Ist die Frage nur, ob das auf Dauer einfach nicht auch ein bisschen zu öde wird, immer irgendwo hinzugehen, ah, was kann ich hacken, klick, gehackt, was passiert, ja, der Wassersprinkler geht an, alle hauen ab, okay, cool. Es ist so ein bisschen random, ja, wenn man weiß, man kann alles hacken, dann ist es irgendwie, das ist ja nicht so, als ob man verschiedene Waffen hat, ja, man hat ja dann nur eine Waffe, wie in Splinter Cell, wenn man nur eine Sache hätte und immer drücken muss, ja. Finde ich, könnte auch auf Dauer ein bisschen langweilig werden, aber die Idee ist geil, Grafik ist geil, wird niemals so auf PS3 und Xbox 360 rauskommen, holt euch schon mal jetzt einen PC, Leute. Liegt vielleicht an mir, aber ich habe von Watch Dogs vorher noch nie was gehört. So, überhaupt nicht. Das hat mich echt geflasht. Und dann gab es am Anfang diesen tollen Trailer. Da habe ich schon gedacht, ja, okay, komm, irgendwie ist das Greenpeace oder was ist das jetzt plötzlich? So von wegen, die Welt ist digital und so weiter und so fort. War aber eine gelungene und eine geile Einleitung zu dem Spiel Watch Dogs, was mich schon interessiert. Das sieht wie ein erwachseneres GTA aus, so ein bisschen. Und vor allen Dingen mit einer besseren verzahnten Story als bei GTA. Grafisch top, wenn das denn so ist, dass es wirklich Ingame-Grafik war, was sie bei Watch Dogs gezeigt haben. Aber das ist so ein bisschen, so habe ich mir Deus Ex damals gewünscht. Zumindest das, was ich gesehen habe. Deus Ex ist ja geil, auf jeden Fall, gar keine Frage. So. Aber vom Game-Setting, auch dieser Third-Person-Ansatz etc., das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich damals, dieses Cyberpunkige, was ich von Deus Ex mir erwartet hätte. Es ist noch realer dran, es ist näher an unserer aktuellen Zeit dran, du hast trotzdem diese ganzen tollen Gadgets und so weiter und so fort. Das fand ich schon ganz nett. Was ich auch echt nett fand und was ich gut fand bei Watch Dogs, dass gegen Ende des Gameplay-Trailers der Protagonist geswitcht ist. Das fand ich interessant. Das fand ich wirklich mal so, ah, okay, du spielst nicht nur eine Person, du erzählst nicht die Geschichte von einer Person, sondern von irgendeinem Team, was im Hintergrund agiert und voll super im Internet ist. So mit Smartphones und die können mit Smartphones Ampeln ausschalten. Boah. Das ist so ein bisschen wie Watchmen oder wie die Wächter der Nacht oder die Wächter des Internets oder die Wächter der digitalen Welt. Oder wie The Avengers, nur ohne Superkräfte, dafür mit Nerds. Oder wie GTA mit der neuen Generation, nicht mit dem Nokia, wo Niko Bellic mit dem Nokia telefoniert, sondern halt mit dem Smartphone. So, das sieht gut aus, sieht nett aus. Far Cry 3 hoffe ich mir fast am meisten, weil es endlich mal da so einen richtig, richtig finsteren Antagonisten gibt, der irgendwie ganz gut geschrieben scheint. Und die ganze Welt auch scheint irgendwie, wie ja auch schon Teil 2, war ja auch schon in Abstrichen, mit Abstrichen ganz gut gemacht, so was die Charaktere und alles anging, aber war halt schon noch ein reines Standardspiel. Aber jetzt habe ich das Gefühl, man hat den Antagonisten und auch den Helden richtig gut geschrieben. Das sind nicht einfach so austauschbare Fuzzis, sondern der Held durchlebt tatsächlich eine Veränderung, ja, und wird im Laufe des Spiels offensichtlich entweder wahnsinnig oder doch zumindest vom Hipster zum Helden. Und das finde ich schon eine bessere Geschichte als die 90% aller anderen Ego-Shooter, ja. Mal gucken. Und der Antagonist, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber der Antagonist hat mich am meisten erinnert an so eine realistische Version vom Joker. Weil, erstmal hat er unglaubliche Vorliebe für ganz viele Fernseher, die aufgestellt werden, wo er sich dann via Multiscreen, allein der technische Aufwand, aber egal, wo er dann irgendwie zum Spieler spricht, so, das haben die beiden ganz gern. Die ganze der Sprachtonus, die Wortwahl, alles ist ein bisschen ähnlich, klingt wirklich ein bisschen wie der Joker. Und sie haben auch beide dieselbe Vorliebe, dass sie den Helden gerne in irgendeinem Raum einsperren und dann von außen die Türen zumachen und dann das Ding anzünden oder, weiß ich nicht, wegsprengen und den Spieler dann da drin lassen. Also, wenn das so bleibt, 1A, genauso was erwarte ich irgendwie auch von einem heutigen Bösewicht, ja, also ich glaube, Far Cry 3 könnte in puncto Storytelling das werden, was Max Payne 3 gerne geworden wäre, weil eigentlich sind genau dieselben Zutaten drin, aber ich habe das Gefühl, auch nachdem man bei Max Payne 3 natürlich jetzt am Ende auch genau weiß, wie alles ist, ich habe das Gefühl, dass bei Far Cry 3 doch alles noch ein bisschen genauer, besser aufeinander abgemischt wurde und man das wirklich auch durchzieht. Allein die Drogentrips im Spiel, also wie auch immer wird man unter Drogen gesetzt oder man wird langsam verrückt und es ist einfach nur die Art der Entwickler, das zu zeigen. Es gibt Level, die im Grunde so sind wie die Level aus Max Payne 2 und 1, Sachen, wo man ins Unterbewusstsein des Spielers abtaucht, ja, oder auch die Scarecrow-Momente in Batman. Also immer die Momente, wenn man sieht, wie der Held die Sachen eigentlich wirklich sieht und was er denkt. Weil bisher als Figur, als Beobachter kriegt man ja nur mit, was er sagt und was er vielleicht anderen Leuten sagt. Das muss ja nicht zwangsläufig das sein, was insgeheim der kleine Mann in ihm wirklich denkt. In Wirklichkeit hat er vielleicht mega, mega Schiss. Ja? Und sieht den Antagonisten eigentlich als richtige massive Bedrohung, die im richtigen Spiel dann halt, da werfen sie sich ein paar coole Sprüche zu oder so, oder hauen sich. Aber in Wirklichkeit ist der Held vielleicht furchtbar verängstigt, ja, und dann sieht man das endlich mal. Und also es sind so viele Möglichkeiten, ich mache mir da wenig Sorgen, dass man da nicht auch was rausholt aus diesen Möglichkeiten. Es könnte nur wieder zu brutal sein, zu hart, ey, mal im Ernst, muss ich das wirklich unbedingt sehen, auf wie viele Arten man ein Messer oder eine Machete durch Menschen stecken kann, ich glaube nicht, also ich brauche es wirklich nicht mehr. Mich nervt es, ich sehe das dann in den Trailern immer und das wird einem so aufgezwängt, ja, rutsch, rutsch. Und man kann gar nicht schnell genug weggucken, ja. Also, ey, sorry, aber ich brauche das irgendwie nicht. Ich will mal sehen, wie jemand einfach einem anderen mit einer Vase auf den Kopf haut. Von mir aus hat der Typ einen Rucksack mit 100 Vasen. Und ich möchte einfach mal jemanden betäuben, K.O. schlagen. Aber nicht, ich will nicht jeden das Herz rausstechen und aus seinem Organ Origami machen. Und das alles innerhalb von 2 Sekunden. Ja, jetzt höre ich auf. Noch was. Okay, nur noch. Noch ein Satz dazu, noch ein Satz, den du so nehmen kannst. Spiel hat offensichtlich einen großen Einsatz an Gewalt, Täuschung, mysteriösem Wahnsinn, Drogen. Also das wirkt auf mich so ein bisschen wie, ja, das nehmen sie ja auch gerne als Vorbild, Apocalypse Now als Spiel, so dieser langsame, unausweichliche Pfad in den Wahnsinn, weil um einen herum alles so wahnsinnig wird und man gar nicht anders kann, als irgendwann auch durchzuticken. So stelle ich mir Far Cry 3 vor. Was habe ich auch nochmal gesagt? Wilde Tiere sind auch geil in Far Cry 3. Das, was gezeigt wurde, war, dass sie rumlaufen. Wurde aber auch gezeigt, dass man die aus Käfigen befreien konnte und die dann 3 Meter laufen, bis sie explodieren. Also ich meine, die greifen dann auch Gegner an und so, aber ich glaube, die werden nie länger als auch nur ein paar Meter laufen können, bevor sie irgendeine erschießt. Ja, also ist ein nettes Goodie, aber ob man jetzt unbedingt die ganzen Tiere virtuell auch noch umbringen muss, naja. Also, aber ich finde es eigentlich ganz lustig. Das ist schon irgendwie cool, oder? Ich meine, wenn du so einen Tiger nimmst und den auf andere hetzt, also das ist schon, hat schon was. Vor allem, wenn du selbst aufpassen musst, dass der Tiger nicht in deiner Nähe ist und dich jagt. Also, naja. Eine Überraschung gab es noch bei EA zu sehen. Ich finde es ja immer schön, wenn man wirklich mal ein Spiel hat, wo noch nichts vorher durchgesickert ist. Und das war in dem Fall Need for Speed Most Wanted. Auch wenn ich es lustig finde, jetzt schon ein Reboot zu machen von einem Spiel, was noch gar nicht so alt ist. Aber trotzdem, das wird super werden. Das macht nämlich Criterion und es sieht halt so aus wie in Burnout Paradise. Und es sieht im Endeffekt so aus wie in Burnout Paradise in der Need for Speed-Welt. Also ein sehr cooles, schnelles, krachiges, actionorientiertes Rennspiel mit einem Open-World-Setting. Kommt auch schon Ende des Jahres raus, ich glaube im Oktober. Freue ich mich drauf, wird, glaube ich, echt cool werden. Ist, glaube ich, nichts für die Leute, die jetzt ein neues Need for Speed Shift erwarten, weil es wird keine Simulation. Aber ich glaube, ein cooles Action-Rennspiel. Und ich glaube, man lehnt sich auch nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass es besser wird als Need for Speed The Run vom letzten Jahr. Was ja eine zentrale Rolle bei dem Need for Speed Most Wanted spielen wird, ist dieses aufgepimpte Autolog-Feature. Das heißt, ständig stehe ich irgendwie im Battle mit meinen Freunden und der ganzen Community, die das Spiel auf der ganzen Welt zockt. Also da steht dann so, keine Ahnung, Spieler XY hat den weitesten Sprung in dem und dem Abschnitt gemacht oder der hat den heftigsten Crash da oder der hat den längsten Drift. Und es geht ständig darum, sich irgendwie mit allen Leuten zu battlen, während man in dem Auto durch die Stadt fährt. Und sowas ist cool. Und das hat mich auch bei Burnout Paradise echt schon motiviert, diese ganze Stadt zu erkunden und da irgendwie für mich so einzelne Bereiche oder Straßen einzunehmen und da irgendwie der schnellste oder coolste oder was auch immer zu sein. Ja, was es bei EA noch zu sehen gab, was echt irgendwie eine undankbare Position hatte, weil es einfach nur einer von 10.000 Shootern ist, ist Medal of Honor Warfighter. Ich bin dann auch fast so ein bisschen weggepennt, während das lief, weil man kann es kaum noch auseinanderhalten. Alles sieht irgendwie gleich aus. Ich dachte mir, okay, ist es jetzt noch Battlefield Premium oder sind wir jetzt schon bei Medal of Honor? Es sieht ohne Zweifel echt gut aus. Es lief wahrscheinlich auch auf einem High-End-PC. Aber da bin ich irgendwie von den ganzen Shootern zu satt oder... da bin ich aber jetzt irgendwie echt an den ganzen Shootern zu satt und ich bin auch von dem letzten Medal of Honor nach wie vor noch enttäuscht, weil das einfach so ein super Standard-Shooter war. Von daher, ja, wer es braucht, der holt sich sicher auch Medal of Honor Warfighter, aber kann ich nicht sagen, dass ich mich jetzt in irgendeiner Form drauf freuen würde. Was ich noch sehr perfide finde bei Medal of Honor Warfighter ist, dass sie irgendwie betonen, dass es alle Schauplätze orientieren sich irgendwie an real existierenden Konflikten. Und da muss ich auch sagen, brauche ich nicht und ich finde es auch so ein bisschen, also es verursacht mir so ein leichtes Unbehagen irgendwie. Ich möchte nicht keine realen, auf dieser Welt stattfindenden Konflikte nachspielen, die ja echt eher irgendwie eine traurige Sache sind. Und ich möchte sowas nicht spielerisch aufbereitet sehen, wo ich mich selber dann noch an diesem Töten beteiligen soll. Finde ich tatsächlich nicht cool. Auf einer Seite freue ich mich wirklich sehr auf Crysis 3, zumal es technisch noch mal besser aussah als Crysis 1, als auch Crysis 2, was erstaunlich ist. Die CryEngine scheint wirklich neben den großen anderen Grafik-Engines endlich angekommen zu sein, sag ich einfach mal. Und auch wirklich so angekommen zu sein, dass jeder die CryEngine auf dem Schirm hat. Das sieht atemberaubend aus, was sie in Crysis 3 vorgestellt haben. Inhaltlich allerdings bin ich ein bisschen skeptisch. Ich habe trotzdem Bock auf Crysis 3, ich will es sehen, aber der Trailer, du hättest auch vorher Call of Duty Black Ops Crysis schreiben können und dann wäre es im Prinzip das Gleiche. Das ist leider der gleiche Shooter-Brei geworden. Ja klar, du hast noch deine Nano-Suit und ja klar, bla bla bla. Aber irgendwie war mir das zu... Den Schritt, den sie in Crysis 1 gemacht haben, war für mich großartig. Das war für mich ein netter, geiler, frischer Spieleansatz eines Ego-Shooters. Crysis 2 haben sich gedacht, okay, wir gehen mal mehr in Richtung Konsole und das, was die Leute wollen, nämlich Call of Duty und Battlefield, okay. Und Crysis 3 scheint dann noch mehr in diese Richtung zu starten, was mich dann wiederum so ein bisschen vorsichtiger werden lässt. Es sieht geil aus, es knallt, es ist exakt das Gleiche, was wir inzwischen alle nicht mehr sehen können. Er rutscht irgendwo runter, der Damm explodiert, er hält sich dann noch fest und dann kommt ein Hubschrauber und er dreht sich um und bla und blups und es ist immer der gleiche Shooterbrei. Aber technisch extrem gut gemacht, scheinbar. Und da freue ich mich drauf, bin mal gespannt. Ja, Crysis 3, da hat der Buddy eh schon genug zugesagt oder geschwafelt hat er Unmengen wahrscheinlich. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist wirklich halt mit Explosivpfeilen gegen Apache-Helikopter. Das ist, eigentlich müsste halt ja Rambo dafür Geld kriegen. Das ist so, das ist alles, was hängen geblieben ist. Irgendwie doof, aber irgendwie ist es halt auch geil. So dieser Bogen macht mich schon heiß. Aber im Direktvergleich, muss ich sagen, bin ich dann doch lieber ein Fan von Far Cry 3. Da scheint mir die Story einfach wichtiger. Ich meine, Crytek ist es scheißegal, die verdienen an beiden Spielen mit. Deswegen, ich denke, ich werde eher Far Cry 3 spielen. Crysis 3 ist wieder nur so Action, trara. Und ich fand den zweiten, offen gesagt, auch irgendwann ziemlich langweilig. Also mich hat das nicht begeistert. Ich habe ihn auch nicht durchgespielt. Offensichtlich ist die Story auch nicht wichtig. Also ey, ich werde mal ein bisschen mit dem Bogen rumschießen. Es beißt sich aber auch so ein bisschen. Also allein hier Last of Us beißt sich ja mit Crysis 3. Beide haben diese New York, wo die Natur alles wieder erobert hat, Setting. Finde ich ein bisschen interessant. Das scheint so das neue Afghanistan, Pakistan zu werden oder so. Irgendwie die neuen Kriegsgebiete sind jetzt irgendwie von der Natur wieder eroberte Großstädte. Super Idee. Machen wir die nächsten 5 Jahre. Okay, jetzt Call of Duty. Noch 2 Minuten. Ja, Call of Duty. Der Antichrist. Was hat dieses Spiel nicht alles kaputt gemacht für unser Hobby, oder? Also, ich glaube, Call of Duty ist eine der meistgeliebten, aber auch meistgehassten Serien. Und ja, es kommt natürlich jetzt wieder ein neues und es ist wieder geil. Und verdammt nochmal, es sieht wirklich fantastisch aus. Da kann man echt nicht meckern. Es sieht wirklich gut aus. Ich möchte es heiraten, aber es ist nun mal wirklich nur so Action-Autobahn im Schlauch. Ja? Das ist wirklich Open-Schlauch. Also man kann nicht viel machen, als dem Weg folgen, den die Entwickler gerne laufen lassen. Und der ist auch meistens sehr eng, weil die Entwickler müssen einen ja auch mit allem Scheiß bombardieren. Der muss ja an einem, man darf ja nicht aus Versehen was nicht sehen. Ja? Oh, da ist ein Helikopter runtergestürzt und ich habe es nicht gesehen. Ja? Stell dir mal vor, ja. Wenn ein Helikopter in Call of Duty abstürzt und es keiner sieht, macht es dann ein Geräusch oder trollert er dann? Ich weiß es nicht. Wir wollten, eigentlich hätte ich schon aufgeschrieben, dass wir Pantomime machen, aber weil du so gemein zu mir bist, machen wir jetzt keine. Nee, doch. Moment. Du hast bestimmt die Kamera kaputt gelabert. So, also, Fazit. Sieht geil aus, ist aber auch super lineares Schlauchtheater. Schlauchtheater, finde ich gut, soll das Genre. Schlauchtheater. Bist du im Schlauch und um mich herum spielen alle. Als wäre es nicht kein Schlauch. Ja, und natürlich immer mit dabei, das ist auch mittlerweile ganz wichtig, das neue heiße Ding, einstürzende Neubauten. Ich habe auch keine Ahnung, warum die Amis da... Nee, jetzt doch verstehe ich, warum die Amis da... Egal, auf jeden Fall, alles stürzt zusammen. Das ist irgendwie, je größer, desto weiter kann es stürzen, so. Ist mir auch noch aufgefallen, aber das baust du eh nicht rein. Okay, Zombiespiel. Soll ich noch irgendwas sagen? Nee, haben wir schon, ja, oder? Dead Space top, Dead Space 3, was bisher gezeigt wurde. Es hat mich tatsächlich einigermaßen ernüchtert. Ich habe ja schon seit jeher gesagt, dass Dead Space 1 ist meiner All-Time-Favorites und Dead Space 2, trotz der Änderungen und auch zugegebenermaßen Fehler, die es hatte, ist immer noch mein Game des Jahres 2011 gewesen. Dead Space 3 geht jetzt in eine Richtung, die ich eigentlich nicht von Dead Space haben will. Dead Space war für mich immer eine Alternative zu den sehr actionorientierten Spielen, die gekommen sind, wo tatsächlich die Stimmung und der Gruselfaktor in den Mittelpunkt gepackt wurde. Jetzt hast du bei dem, was du gesehen hast, Koop, du hast zwei Leute, die gleichzeitig dort rumlaufen und untereinander coole Sprüche, hey, fuck den Endgegner, yeah, cool, Alter. Na, dass da die Stimmung wirklich komplett ausgehebelt wird, was du sonst hattest. Du hast einen Eisplaneten als Setting, der 1:1 aus Lost Planet zu stammen scheint. Du hast Endgegner, die auch aus Lost Planet zu stammen scheinen, die dazukommen. Dann wurde ein großer Bosskampf gezeigt, der war augenscheinlich aus Gears of War. Also da sind lauter Serien mit reingekommen in mein Dead Space, zumindest mit dem, was gezeigt wurde, was für mich nicht ganz so in ein Dead Space reingehört. Ne? Und mal sehen, ob man überhaupt im Space ist bei diesem Spiel. Planet ist für mich nicht Space, muss ich sagen. Mal sehen, wie es tatsächlich im Endeffekt sein wird, weil das soll nur ein optionaler Koop sein. Vielleicht ist tatsächlich das richtige Gefühl wieder da. Aber mich hat es eher ein bisschen ernüchtert mit dem, was man bisher schauen konnte. Also Dead Space hat auf mich den Eindruck gemacht, dass es alles ein bisschen offener wird. Dass so dieses beklemmende, klaustrophobische, dunkle, was so im ersten Teil mir noch die Kackwurst in die Unterhose gepresst hat vor Angst. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen aufgebrochen, ein bisschen einfach auch von der Level-Architektur ein bisschen weitläufiger gefasst. Und wichtig, es gibt wohl einen Koop-Modus. Und das finde ich super. Also es gibt viel zu wenig Spiele mit einem gut funktionierenden Koop-Modus. Und das würde mir das auch viel leichter machen, das zu spielen, weil man ja die Angst dann auch durch zwei teilen kann, wenn man zu zweit durch Dead Space-Level läuft. Von daher freue ich mich total drauf. Finde ich super. Und ist auch, kann in die Hose gehen, sowas. Also Resident Evil 5 hat einen Koop-Modus, das haben auch nicht alle cool gefunden, weil man viele Kompromisse im Gameplay eingehen muss. Immer wieder gibt es so Stellen, wo man merkt, okay, jetzt auf Krampf versucht ihr jetzt diese Koop-Nummer hier durchzudrücken. Muss nicht unbedingt gut gehen, aber ich finde den Versuch schon mal belohnenswert. Freue ich mich drauf. Ja, zu Dead Space 3 kann man eigentlich nur sagen, alles wieder so wie Call of Duty. Auch das ist ein Thema, was wir jetzt schon was sich durch diese E3 zieht. Also der Trant als ganz großer Dead Space-Verfechter und Spieler war nicht so begeistert. Man meinte so, oh, ich habe den ganzen Tag nur Geballer gesehen, das ist jetzt auch kein Stück anders. Aber ich persönlich, ich bin ja Profi, ich habe da natürlich noch viel mehr drin gesehen als du, Trant. Ich würde dich nur ärgern. Also zum einen gibt es einen Koop-Modus, wo man zum einen so Buddy-Feeling hat, aber das natürlich auch komplett konträr geht zu dem düsteren Setting des Spiels und diesem, man ist alleine und dieses Alien-Gefühl und das ist natürlich dann alles weg. Die Frage ist, hat man den Buddy nur manchmal? Gibt es vielleicht so exklusive Bonus-Koop-Missionen oder ist das ein Prinzip wie bei Resident Evil 5 für das ganze Spiel? Und da verstehe ich, wenn Leute Angst haben, weil Resident Evil 5 war auch nicht so gut wegen diesem Buddy-Prinzip. Und Das muss auch nicht sein, ja. Und Koop muss auch nicht überall rein. Nicht in jedes düstere Spiel muss ein Koop-Modus rein. Ach, egal, was ich red mir ja auch den Mund fusselig. Das wissen die eigentlich selbst. Was ich cool fand, ist, es wird jetzt auch Kämpfe in Monstern geben. Also man hat gesehen, wie Isaac einfach gefressen wurde von irgendeinem Riesending. Und dann denkt man, okay, das ist eine typische Sterbeanimation. Aber nein, der kämpft einfach in diesem Vieh weiter. Und in diesem Vieh sind auch wieder Monster, die ihn dann bekämpfen. Also ultimative Monster-Splash. Es wird, was das angeht, ziemlich originell. Also so alles, was sie jetzt noch nicht machen konnten bisher, werden sie einfach da reinhauen. Das wird ein absolutes Monsterfest. Ich glaube, es wird aber auch ein bisschen ideenlos, was die Story angeht, was so die typischen Action-Elemente angeht. Ich glaube, man wird sich da auch wieder zu sehr an allem anderen Kram orientieren. Dabei hätte es doch das Prinzip, es könnte doch sein eigenes Spiel sein, Dead Space. Es hat doch genug, um für sich selbst zu stehen. Braucht man einen Koop-Modus? Ne? So, Resident Evil 6, muss ich sagen, das ist so ziemlich das ist, was ich mir erwartet habe. Also es ist halt auch jetzt irgendwie sehr spektakulär und es gibt viele Zombies und alles brennt und alle sind super cool und es ist super viel Action, was mich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir eigentlich eher so diese Rückkehr erhofft hatte zu den alten Horrorstärken, was sie auch ein bisschen angekündigt hatten. Aber es sieht wirklich sehr nach relativ pompöser Zombie-Action aus. Aber was mich da stört, ist, dass das alles so super ernst irgendwie rüberkommt. Da gibt es keinerlei ironische Brechung in dem Spiel und wenn Sie sich mal anschauen würden aus so einer objektiven Distanz heraus, sieht man, das kann man alles überhaupt nicht ernst nehmen. Das ist Schwachsinn, das ist typisch so wie Japaner irgendwie ein Zombie-Action-Spiel machen, aber alles wird super ernst rübergebracht und ich finde es ein bisschen ausgenudelt leider mittlerweile. Und da können Sie mir jetzt auch Wesker und seinen Sohn und seine Oma noch irgendwie mitbringen. Trotzdem ist es irgendwie nicht mehr Resident Evil wie früher. Es wird, glaube ich, ein cooles Actionspiel werden, genau wie 5. Aber viele alte Fans werden wieder rumheulen und werden sagen, nee, das ist nicht mehr Resident Evil. Und ja, es wird, glaube ich, so einen ganz ähnlichen Status haben wie der Vorgänger. Cooles Actionspiel, aber nichts, was irgendwie noch hier ganz oben steht. Resident Evil macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Spieleserie entwickelt sich hin zum Film. Also so ein belangloses Rumgeballer und Zerschnetzel von Zombie-Horden, die in eine völlig abstruse Story eingebunden werden. Als wenn das irgendwann auch mal Alltag ist, nach dem Motto, ey, okay, die Welt ist offensichtlich 24/7 bevölkert von riesigen Zombie-Herden, die wie die Gnu-Herde, die durch Afrika stampfen die Zombie-Herden durch die Locations und immer dieselben Leute, irgendwelche Weskers und Valentines sind da und zerspratzen die Zombies und lernen auch nie dazu und es gibt auch nicht mal irgendwie eine Waffe, wo man auf den Knopf drückt und dann fallen die tot um, die Zombies. Man muss die alle einzeln erledigen mit Maschinengewehr und hat immer Munitionsmangel und bla. Irgendwie langweilt mich das. Was für mich Resident Evil immer war, ist so dieser Survival-Horror gewesen. Der erste Teil in dem Herrenhaus, dieser am Anfang noch sehr subtile Horror, der sich dann gesteigert hat und immer expliziter wurde, das ist für mich Resident Evil. Und ich habe mir immer irgendwie so eine Neuauflage vom ersten Teil gewünscht. Also jetzt nicht unbedingt eine HD-Neuauflage in dem Sinne, sondern was das Horrorgefühl angeht. Das ist mir alles zu viel. Das ist so wie der Film halt. So wenig wie der Film mit Teil 1 zu tun hat, so wenig hat jetzt Resi 6 mit Teil 1 zu tun, der Serie. Und für mich entwickelt sich das in die falsche Richtung. Ich hätte zum Beispiel mal Bock auf ein richtig gruseliges Herrenhaus-Abenteuer, auch meinetwegen mit Koop, wo man sich Open World frei bewegen kann. Der eine läuft da in den Keller und muss da irgendwas machen und der andere muss auf den Dachboden und dann hat man voll Schiss, weil man sich trennen muss oder so. Auf solche Sachen hatte ich Bock. Oder wo auch ein einzelnes Zombie noch richtig furchteinflößend ist, weil man wirklich Schwierigkeiten hat, das irgendwie platt zu bekommen. Nicht nur diese Massen, das ist mir alles zu. Das ist irgendwie alles. Ich weiß nicht, ob es Call of Duty's Einfluss ist oder wer auch immer dafür zuständig ist, aber für mich entwickelt sich das in die falsche Richtung. Ich würde bei Resident Evil 3 Schritte zurückgehen. Es ist erstaunlich, wie man eigentlich die Formel von dem Resident Evil, was sich gut mit dem 4er entwickelt hat und mit dem 5er dann in die falsche Richtung gegangen ist, jetzt einfach konsequent weitergeht, diesen Weg. Weil im Vorfeld hatte Capcom schon gesagt, hey, wir wollen Resident Evil noch erfolgreicher machen. Was ist das erfolgreichste Spiel der Welt momentan? Das ist Call of Duty. Und man merkt an allen Ecken und Enden bei Resident Evil 6, bei dem Teil, den man dort gesehen hat auf der E3, das ist Call of Duty mit Zombies. Und inklusive aller abstürzenden Helikopter, genau wie bei Black Ops 2. Und dafür, dass man einen Part gesehen hat, der angeblich den stimmungsvollen Part von Resident Evil 6 dann beinhalten soll, die Kampagne mit Leon, das war eben Action pur. Und ich war schon kein Verfechter des Fünfers. Der hat für mich einfach nicht diese perfekte Mischung des Vierers dann geschafft zwischen Grusel und Action und richtigen Momenten. Wenn das Pacing bei dem Sechser ähnlich wie dem Fünfer ist und inklusive Steuerung, die nicht ganz richtig funktioniert, und mal sehen, was sie mit dem Item-Management jetzt machen, das war grauenhaft im Fünfer gewesen. Ich hoffe drauf, dass sie es wirklich besser gemacht haben und wir jetzt nicht ein homogenisiertes Call of Duty auf Schienen mit Zombies dann sehen. Ah ja, und was haben sie mit Leons Gesicht angestellt? Der sah so schön aus im Vierer. Das war so ein hübscher Bub. Mit dem möchte ich spielen. Der möchte ich gern sein. Und jetzt ist er so ein verhärmter alter Mann. Hat aber die Powerlocke noch an der Seite. Was hat man gesehen zu Resident Evil 6? Zombies on a Plane fällt mir da auf jeden Fall jetzt ein. Das war das, was mir direkt im Gedächtnis geblieben ist. Dieser Kampf mit Leon S. Kennedy in einem Flugzeug. Ich frage mich, wie der die Waffe da überhaupt reingekriegt hat, ja? Und wie die Zombies da hingekommen sind. Aber gut, keine Ahnung. Darfst keine, nicht mehr als 200 Milliliter Flüssigkeit mitnehmen, aber ein Zombie darf durch, ja? Keine Ahnung wie. Ist mir aber auch egal. Ich freue mich, dass es weitergeht. Ich habe Angst, dass es noch actionintensiver wird, dass es noch mehr wie Call of Duty wird, was ja angekündigt wurde und allen auch Angst macht. Ich freue mich, dass Weskers Sohn dabei ist. Auch wenn ich, das kann natürlich auch derb in die Hose gehen, aber ich meine, der ist ja wohl jetzt auch einer von den Guten. Habe ich das richtig verstanden? Weskers Sohn kann gespielt werden. Ist er dann der Böse? Ist er der Gute? Ha, wer weiß das schon. Jedenfalls hat mir der Trailer jetzt nicht den Mund total wässrig gemacht, aber ich werde es spielen, sagen wir es mal so. Also Resident Evil, irgendjemand hat es mal richtig gesagt, jetzt zur E3, die sollten einfach die Eier haben und das Ding umbenennen, weil es einfach langsam nichts mehr mit Resident Evil zu tun hat, wie sie dann schon immer so schlecht die bekannten alten Charaktere immer schon nach vorne drücken, damit auch jeder sieht, ah, Leon S. Kennedy mit seiner blöden Frisur, ja, dann muss es ja irgendwie Resident Evil sein, oh, aber Weskers Sohn, ist ja alles schön und gut, aber der Rest des Spiels hat ja gar nichts mehr damit zu tun, also was soll das, ja? Ach komm, was soll's? Schmu wird trotzdem gezockt. Der Trant wird es eh wieder zocken und danach sagen, super, bestes Spiel aller Zeiten. Warte, ich bin noch fertig. Was die Resident Evil-Serie falsch macht, ist eigentlich so einfach. Man muss sich doch nur mal die ersten beiden, drei Teile angucken. Da geht's um dieses B-Movie-Flair. Da geht's um dieses total trashige, ah nein, wir sind eingesperrt in einem Haus voller Monster oder in einer Stadt voller Monster. Oh nein, da ist dieses Riesenmonster mit dem Raketenwerfer, was uns jagt. Das ist B-Movie, ja, das ist so Trash-Horror. Und die nehmen sich furchtbar ernst. Da ist dann immer die Tochter vom Präsidenten, der gerade Atomraketen auf irgendein Land voller Pinguine schießt. Und man muss diese Pinguine retten. So als, ich hab's jetzt den fünften nicht fertig gespielt, merkt man vielleicht. Aber so in die Richtung stelle ich mir das vor. Und das wird so übertrieben ernst und so noch was und noch was und noch eine Gefahr und die Erde explodiert gleich. Nee, ey, ist mir zu blöd. Es soll doch trashig. Geheime Spezialeinheit muss sich erwehren gegen fiese Monster. Das reicht doch. Also wenn die Story wenigstens besser würde, aber sie wird ja nicht besser, sie ist ja einfach nur komplexer und ernster, ja, was einfach nicht dazu passt. Resident Evil hat mich langsam verloren. Lost Planet 3 ist vielleicht so ein kleiner Sleeper-Hit. Also wir alle haben ja vor allem nach dem durchwachsenen Lost Planet 2 jetzt nicht mehr so ganz große Hoffnung für Lost Planet 3 gehabt. Aber möglicherweise kann es vielleicht sogar das bessere Dead Space werden. Lost Planet 3 spielt jetzt auch natürlich wieder auf einer Eiswelt. Es hat auch einen gewissen Horror-Aspekt. Also so ein bisschen Survival-Horror klingt da schon mit rein, wenn man sich durch so verlassene Weltraumstationen, die so quasi unter der Erde sind, irgendwelche Forschungslabore kämpft, dann erinnert das schon sehr an Dead Space. Also möglicherweise, wenn alles richtig läuft, kann Lost Planet 3 wirklich ein ziemlicher Überraschungshit werden. Also ich freue mich sogar drauf. Ja, mal gucken, was da so passiert. Metal Gear Revengeance wurde ja vor knapp 4 Jahren schon angekündigt tatsächlich damals und ist ja mittlerweile durch einige Wandlungen durchgegangen. Mittlerweile sitzt Platinum Games drauf, die Macher von Bayonetta und da speziell der Mensch, der vorher für God Hand und Okami zuständig war. Jetzt konnte man endlich ein bisschen Gameplay zu dem Spiel sehen und als Raiden, als Ninja, mit dem man dort unterwegs ist und seinem Schwert alles so zielgenau und perfekt durchhacken kann, scheint es natürlich direkt in diese Bayonetta-Richtung zu gehen. Gute, stylische Action, wo du auch richtig viel machen kannst. Ich fand es tatsächlich ein bisschen unangenehm, dort zuzuschauen, weil der Gewaltgrad, der eh schon allgemein relativ hoch bei dieser E3 gewesen ist, war dort mit am höchsten. Wenn du vor dir einen Soldaten hast, die wahrscheinlich irgendwelche hybriden Androiden-Roboter teilweise sind, aber die dann zielgenau zerhacken kannst und denen Körperteile und Gesichtshälften und sowas wegzerteilst, ich habe mich schon beim Zuschauen recht unwohl gefühlt. Ne? Und wenn du drumherum noch einen Haufen Amis hast, die dazugucken, dann, yeah, sein Gesicht ist weg. Ich weiß nicht, ob ich mich auf dieses Spiel dann direkt freuen kann, weil ich bin bei Metal Gear eher ein Fan der Stealth-Action und das wird es natürlich nicht sein. Und Spiele wie Bayonetta, die in diesen Action-modernen Final-Fight-Turnus dann hingehen, davon gibt es viele und ich weiß nicht, ob ich es unbedingt im Metal Gear-Universum brauche. Dishonored haben wir letztes Jahr auf der Gamescom schon gesehen, das hat mich da schon fasziniert. Das ist so ein Spiel mit so einem steampunkigen Look. Und das ist so, dass irgendwie die Pest in einer Stadt wütet, die halt, ja, so ein bisschen fantasiemäßig, die gibt's nicht wirklich, so eine alternative Zukunft oder alternative Zeitlinie. Und es ist alles, wie gesagt, so ein bisschen steampunkig und man ist, glaube ich, so eine Art Assassine und hat derbe viele verschiedene Möglichkeiten, die man irgendwie miteinander kombinieren kann, irgendwie so Zeit stoppen und so. Überall laufen Ratten rum und es ist irgendwie dreckig, aber es ist irgendwie auch cool. Es ist irgendwie draußen ist so ein Schiff mit so einem riesigen Hai oder Wal oder was auch immer das für ein Viech ist. Und man läuft durch die Gegend, es ist sehr düster, man schneidet ständig irgendwelche Kehlen auf, wenn der Trailer da die Wahrheit spricht. Und das sieht sehr interessant aus. Und das ist auch ein neues Spiel, es ist keine Fortsetzung von irgendwas und da bin ich echt gespannt drauf, ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, ob sich das letztendlich auch geil spielt und ob einen das dann auch fesselt, wenn man das Joypad in der Hand hat, aber irgendwie sieht das cool aus. Das hat mich fasziniert. Also auf Dishonored habe ich Bock. Lego City Undercover? Dazu willst du jetzt wirklich was von mir hören? Lego City Undercover hat nochmal. Lego City Undercover, allein der Titel schon, hat für mich sehr schön gezeigt, dass auch ein kindliches Spiel durchaus cool und spaßig präsentiert werden kann. Also selbst ich bin jetzt nicht mehr so im typischen Lego-Alter und habe auch so ein bisschen diese ganzen Lego-Filmversoftung so ein bisschen über. Aber das Spiel, muss ich sagen, das kitzelt gerade wieder so ein bisschen meinen Nerv. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mehr als eine Stunde mit Lego City Undercover verbringe. Die diesjährige E3 war aus rein technischer Sicht eigentlich gar nicht so aufregend. Ne? Jeder hat im Prinzip so wie immer die neuen Konsolen erwartet, gab es nicht, ist okay, ist in Ordnung so. Es gab allerdings echt ein paar Spieletitel, die mich dann doch überrascht haben und wo ich mich auch wirklich ernsthaft drauf freue. Für mich E3-Gewinner ist Ubisoft tatsächlich, weil Ubisoft dieses Jahr mit atemberaubenden neuen Spielen gepunktet hat. Und unmittelbar da danach für mich Sony, weil Sony auch wieder echt geile Exklusivtitel präsentiert hat, die wirklich Bock auf mehr machen. Es gibt also auf der diesjährigen E3 wurden schon Spieletitel und Spieleperlen vorgestellt, auf die ich persönlich einfach Bock drauf habe. So Last of Us, Watch Dogs, Crysis 3, okay, Far Cry 3 interessiert mich auch. Es gibt schon ein paar Sachen, wo ich sage, cool, alles klar, freut mich, dass ich da vorher noch nie so wirklich was von gehört habe. So, das hat mich überrascht. Dann, was aber auch gezeigt wurde, die Schattenseite von der E3 im Prinzip ist sehr viel alter Scheißkäse, sehr viel alter Brei, neues Call of Duty Black Ops, was austauschbar wie nichts anderes ist. Battlefield Premium, wow, geil. Super ist das, glaube ich. Ne? Ja. Braucht man jetzt auch nicht auf der Bühne abfeiern und sowas. Da hätte eine Pressemitteilung gereicht tatsächlich. Und dann allgemein, es ist sehr blutig geworden. Die E3 ist sehr blutig geworden. Finde ich komisch. Also beziehungsweise, ich finde es sehr komisch, dass auf der einen Seite sehr viele Dance-Spiele präsentiert wurden und alles so super funky und dann hast du das Wonderbook. Wow, für Kinder ist das total geil. Und 5 Minuten später hast du die Messercollage aus diversen Shooter-Spielen irgendwie. Das ist absurd. Also auf der einen Seite ist es brutaler geworden. Das ist dann so, da haben sich die Marketing-Manager gedacht, wir brauchen was für Core-Gamer und für Vierjährige. Cool, daraus richten wir unsere Pressekonferenz aus. So fühlt sich das an. So, ne? Dazwischen gab es wenig. Es gab wenig, was so herausgerissen hat, fand ich. Die E3 ist immer was Besonderes, auf jeden Fall. Merkt man alleine, weil bei uns in der Redaktion einfach alle plötzlich ein bisschen nervöser werden und alle Bock haben, live mit dabei zu sein, was denn die Big Three und alle großen Publisher für Neuigkeiten rausbringen. Mir hat die E3 tatsächlich Spaß gemacht, obwohl jetzt die ganz großen Knaller ausgeblieben sind. Liegt aber auch daran, dass da Spieletitel dabei sind wie The Last of Us, wie Watchdog, wie Beyond, Two Souls. Das sind so Perlen irgendwie, wo ich merke, ah okay, das sind Spiele, die auf jeden Fall, das sind die neuen großen Titel, die kommen. Und auf die hat man ja eigentlich so ein bisschen letztes Jahr gewartet. Letztes Jahr war ja das große Jahr der Fortsetzung im Prinzip. Und dieses Jahr gab es wirklich mal neue Spiele, so neue Ansätze. Und da freue ich mich drauf. Auf der technischen Basis ist es alles irgendwie alter Scheißkäse. Und abschließend ist zu sagen, die E3 2012, ey, das ist schlimm, ich habe gar keine Meinung. Das ist wirklich schlimm. Ich freue mich, da sind Spiele gekommen, das ist nett, auf jeden Fall. Und da freue ich mich persönlich drauf. ein paar Perlen für mich persönlich sind dabei, wie Shoot Mania, einfach nur, weil ich das Prinzip nett finde. Aber ansonsten... Also für mich persönlich ist der Gewinner dieser E3 der PC, weil es gab keine neuen Konsolen, es gibt nichts, was irgendwie den PC-Lern, die ja mittlerweile auch Oberwasser haben, weil ihre Technik mittlerweile seit 2 Jahren besser ist als all der Kram, den wir in unseren Konsolen haben. Da gibt es nichts, was denen Angst machen sollte. Es gibt keine krasse Hardware, die kommt. Es gibt keine krasse Kinect 2, Move 3060, irgend so ein Kram. Es gibt nichts, wo man als PCler sagt, fuck. Ja? Im Gegenteil, es gibt die besseren Kinect-Systeme für den PC. Es gibt die besseren Move-Systeme für den PC, die genaueren Systeme. Und da gibt es dann auch Mods und nicht dieser ganze... Wer hat welche rechte Kram, sondern da gibt's Mods und irgendwelche interessanten Hacker-Sachen von Fans, ja. Also am PC, was den kreativen Part angeht, gibt's leider im Moment echt mehr. Und dann kommen noch dazu, dass so Spiele wie Watchdog eindeutig auf einem PC liefen, weil sie nur da so geil aussehen, wie das, was man da gesehen hat. Und das bedeutet im Umkehrschluss, entweder man wartet auf PS4 oder Xbox 720 oder man kann sich schon mal dran gewöhnen, dass die Spiele, die jetzt ganz geil aussehen, vielleicht mit ein bisschen weniger Detail dann auf der Konsole erscheinen werden. Und der PCler dann zu Hause sitzt und sich freut. Aber so viel kann er sich auch nicht freuen, weil er hat ja das 10-fache ausgegeben für seinen Rechner. Aber wenn man es dann mal ausgegeben hat, dann kann man sich auch drüber freuen und sich die Hände wärmen am Grafikfeuerwerk seines PCs. Ich hätte auch gern einen. Wollen wir nicht für die Arbeit mal einen stellen? Die Messe hat gezeigt, dass das Gaming halt einfach nur ein fucking Hobby ist und für viele Leute einfach nichts Geiles, kulturell Wertvolles ist. So, Punkt. Die meisten Spastis wollen damit Geld verdienen. Spastis darf man nicht sagen. Die meisten Typen wollen einfach nur damit Geld verdienen, Punkt. Dann wird dann halt Teil 5, 6, 7, 8 rausgehauen. Und wenn Teil 5, 6, 7, 8 zu doof klingt, dann lässt du die Zahl einfach gleich direkt weg. Oder machst du wie bei Halo einfach irgendwie neue Trilogie. Ha, hallo, heute ist ja auch, es gibt ja kein Spiel mehr, was nur noch eins ist. Alles ist, folgende Trilogie, haben wir uns überlegt. Was ist mit dem ein Spielspiel geworden, ja? Also wo einfach nur was ist, das steht für sich, das hat einen Anfang und Ende und ist fertig. Nee, heute muss alles immer gleich die Open Social Media Experience sein und auf Facebook und weitergespielt werden können auf deinem iPhone. Also, das ist scheiße. Also ich kaufe mir einen PC, bis die PS4 kommt und die Xbox 27, bis dahin kaufe ich PC und zocke Mods und ihr könnt mich alle mal. So. Ich glaube, dass das vielleicht schon ein Fehler ist, von vornherein immer zu überlegen, wer ist eigentlich der Gewinner der E3. Man sucht immer, ey, wer hat jetzt gewonnen, wer hat die beste Pressekonferenz? Und damit steigt auch so der Druck und die Erwartungshaltung. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Fehler. Man sollte vielleicht einfach weniger Erwartungen haben, dann kann man auch weniger enttäuscht werden, weil es kann einfach nicht jedes Jahr eine neue Konsole kommen. Es wird auch nicht jedes Jahr ein geiles Spiel rauskommen, was die Leute überrascht, was nicht eine 3, 4 oder 5 im Titel trägt. Und wenn man das so ein bisschen mit einfließen lässt in seine Erwartungshaltung, dann ist das alles nicht mehr ganz so schlimm. Weil, wenn man ehrlich ist, Sony und Microsoft haben nichts zu den neuen Konsolen gezeigt, auf die jeder wartet. Nintendo hat was zu den Konsolen gezeigt. Das war auch ganz nett, aber es war jetzt auch nichts, wo man sagt, wow, sobald die Konsole rauskommt, stehe ich in der Schlange bei GameStop oder wo und kaufe mir die um Mitternacht. Ich war ein bisschen enttäuscht von den technischen Nummern, dass man nur 2 von diesen Pads anschließen kann, dass dann die Frame Rate auf 30 Frames per Second sinkt. Sobald man das macht, fand ich ein bisschen komisch. Die Titel, die ich gesehen habe, haben mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen, aber ich will Nintendo echt Kredit einräumen, weil die haben immer versucht, irgendwas Neues zu machen und innovativ zu sein. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, die Wii war super erfolgreich und Sony und Microsoft haben letztendlich kopiert, was Nintendo auf den Markt etabliert hat. Und deswegen will ich ihnen jetzt auch quasi Benefit of the Doubt einräumen für die Wii U. Ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt, das einzusetzen. Ich habe bisher noch nichts gesehen, wo ich jetzt sage, wow, das ist der Grund, weshalb ich mir das kaufe. Ich finde aber positiv, dass es eben auch Sachen für Core-Gamer gibt, wie zum Beispiel Wii U Zombie. Zombie U heißt es, ne? Genau. Wie zum Beispiel Zombie U. Ja, wo man ganz klar gesehen hat, ey, das hat Blut und Gore und da wird geschnetzelt und gesprätzelt und das finde ich gut, dass man eben auch Spiele wie Mass Effect oder, weiß nicht, Crysis, alle die Core-Spiele auf der Wii U spielen kann, finde ich okay. Was mich ein bisschen skeptisch macht, ich glaube, dass es wenige Entwickler gibt, die große Titel nur exklusiv für die Wii U entwickeln. Die werden immer noch versuchen, die PlayStation und die Xbox 360 mitzunehmen, was dazu führt, dass die Titel jetzt technisch keinen Vorsprung haben werden der PlayStation oder der Xbox gegenüber, weil es wahrscheinlich wenige Exklusivtitel gibt, die dann eben, was weiß ich, die 20%, die Wii U vielleicht besser ist als eine PlayStation, keine Ahnung, ob das so ist, Aber diese 20% wird man vielleicht gar nicht so häufig sehen, eben aufgrund des Kompromisses, die eben auch für die anderen Konsolen entwickeln zu wollen, die Titel. Deswegen ist man eher vielleicht auf viele Exklusivtitel von Nintendo selbst angewiesen und Nintendo selbst macht ja eigentlich eher so bunten Kram, baut seine alten Franchises weiter auf der neuen Konsole aus und ob die jetzt technisch so geil sind, dafür steht Nintendo ja nicht. Die stehen eher für bunten Spielespaß und das Line-Up hat ein Mario, hat ein Zelda. Sony hat erstaunlich wenig zur Vita gezeigt. Vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Konsequenz daraus, dass sich das Gerät gar nicht so gut verkauft. Natürlich nicht zur neuen Konsole, aber ich finde trotzdem, dass Sony so ein bisschen der heimliche Gewinner ist, wenn man denn jetzt unbedingt einen Gewinner küren möchte, weil die doch einige Exklusivtitel haben, die mir richtig gut gefallen haben. Zum Beispiel The Last of Us oder Beyond sind zwei Spiele, die ich richtig cool finde und die sehr vielversprechend sind. Und auf die freue ich mich. Wenn man mal so sieht, worauf der Fokus gelegt wird, dann sind das immer dieselben Sachen. Also es sind immer dieselben Titel mit einer anderen Zahl dahinter. Und das sind auch die Sachen, wo dann immer Applaus... Das sind auch die Sachen, wo ein Publikum dann immer so Applaus aufbrandet. So, ey, Call of Duty und yay! So. Und das sehen die ja auch und die verlassen sich dann auch auf ihre Zugpferde. Bei Nintendo sind das immer dieselben Franchises. Bei PlayStation und Xbox sind es dann halt irgendwie Call of Duty Modern Warfare. Nathan Drake natürlich. Immer dieselben Sachen. Man kann denen gar keinen Vorwurf machen, weil das sind die Sachen, die gut laufen und die bejubelt werden, die gute Wertungen in der Presse bekommen und solange das läuft, machen die das auch, weil die Dinger kosten ja auch etliche Millionen Euro. Das ist natürlich alles ein bisschen plump und stupide. Wenn man ernst genommen werden will als kulturelles Medium oder so, dann finde ich, müsste man mehr experimentieren und mehr so Spiele machen, wie meinetwegen The Last of Us oder wie Quantic Dreams das versucht. Das sind für mich die persönlichen Highlights so. Das langweilt mich, ich sehe das schon alles gar nicht mehr. Es ist mir völlig Latte, ob ein neues Modern Warfare, Assassin's Creed, Call of Duty, ist mir sowas von Latte. Aber die Sachen, wo ich dann hellhörig wäre, sind eben Sachen wie Last of Us oder Beyond. Das sind die Sachen, die dann für mich auch die Messe ausmachen. Dinge, die man nicht zum tausendsten Mal gesehen hat, die einen überraschen, die einen ja auch überrascht zurücklassen und wo man sich freut, mehr dazu zu sehen und hoffentlich nicht enttäuscht wird, wenn man das dann wirklich spielt. Und ja, die Messe ist halt laut und bunt und plump und das ist aber auch okay, wenn das den Leuten gefällt. So, ich bin jetzt ja auch nicht ausschlaggebend irgendwie für den normalen Gamer, ich sage ja nur, was mir persönlich mehr gefällt. Und da gefallen mir halt mehr so Sachen, die experimentieren und die einfach mal out of the box denken und um die Ecke denken und versuchen, was Neues zu machen. Das sind so Sachen. Minecraft war auch super erfolgreich. Du würdest Minecraft nie auf einer E3 sehen. Erst nachdem das kommerziell super erfolgreich ist, durch die Decke ging, gibt es irgendwelche Umsetzungen, die auch kommerziell beworben werden mit einem Minecraft. So. Weißt du? Aber der Grundgedanke wird ja nicht auf der E3 gelegt. So, das ist, die Messe ist halt einfach, wie ich sagte, schrill, plump, laut, bunt. Ein Trend, der sich auch fortgesetzt hat von der letzten E3, ist weg von der reinen Spielekonsole hin zu so einem Multimedia-Center, sowohl bei Xbox als auch bei Sony. Da werden dann immer mehr Sachen implementiert wie Hulu oder Major League Baseball TV, was natürlich in Deutschland jetzt nicht interessant ist, aber Sachen wie YouTube, was ja auch schon auf Xbox läuft, kommt dazu. Facebook-Applikation gibt es schon länger auf Xbox. Solche Sachen werden mehr in den Fokus gerückt. Ich glaube, das ist auch schon ein deutliches Zeichen dahin, wo dann die neuen Konsolen weitermachen werden. Eben nicht nur die Grafik verbessern, sondern das komplette Multimedia-Erlebnis irgendwie. Eine 360-Grad-Entertainment-Abdeckung fürs Wohnzimmer. Ich glaube, sowas werden dann auch die neuen Konsolen sein. Was ich ganz cool fand, ist, dass für die PlayStation Plus-Member, also der Bezahldienst für Sony, bei Microsoft muss man ja eh bezahlen, für Xbox Live, dass es da Spiele gibt, die man kostenlos zocken kann, wie zum Beispiel Infamous, die man dann ja umsonst zocken kann mit dieser Mitgliedschaft. Das finde ich einen schönen Bonus, den ich mir für Microsoft auch wünschen würde. Vielleicht ist es ja ein Trend, den die fortsetzen. Das fand ich sehr schön. Ja, und ansonsten denke ich, dass man sich darauf einstellen kann, dass es bei den neuen Konsolen auch mehr noch in diese Richtung geht. Ja. Also generell kann ich nicht sagen, dass die E3 mich jetzt sonderlich begeistert hat. Ich kann aber auch nicht sagen, dass sie irgendwie Ich kann nicht sagen, dass die E3 mich jetzt total umgehauen hat. Sie war aber auch kein Vollflop. Es gab ein paar coole Spiele zu sehen, wie zum Beispiel Beyond Two Souls war neu oder auch Watch Dogs. Es gab ein paar Sachen, auf die man sich gefreut hat, dass man was Neues drüber erfährt, wie God of War oder auch ein Halo 4 oder auch The Last of Us. Habe ich persönlich auch echt Bock drauf. Ich würde jetzt gerne auch ein paar Nintendo-Spiele sagen, aber da fällt mir außer Pikmin 3 leider nichts ein, auf das ich mich freue. Man muss vielleicht einfach mal ein bisschen so die Erwartungen vorher runterschrauben, gerade was diese drei PKs angeht, wo dann Millionen von Leute gespannt vor den Fernsehern sitzen, weil es ist einfach so, der Markt hat sich auch verändert. Also es geht nicht mehr darum, dass da irgendwie nur 10 Spiele nacheinander abgefeuert werden, sondern man will natürlich auch irgendwie die Muttis und die Mädels ansprechen, indem man einen SingStar hat und oder Man will natürlich auch die weiblichen Zielgruppen ansprechen, indem man ein Tanzspiel und ein Singspiel hat. Man will natürlich auch irgendwie Vernetzung mit Handy und was weiß ich nicht alles erreichen. Man möchte Videoinhalte präsentieren mit Hulu, Netflix und Amazon und was weiß ich. Natürlich finden die Core-Gamer das blöd, aber genauso finden auch andere Leute, die sich auf die anderen Sachen freuen, das blöd, wenn man da nur Shooter sieht oder wirklich nur Core-Games. Also ich glaube, der Markt ist da einfach offener geworden und man muss da seine Erwartungen, mit denen wir als Core-Gamer da jetzt vielleicht rangehen, einfach ein bisschen runterschrauben oder ein bisschen einfach der Realität anpassen mittlerweile. Und dann hat man auch nach wie vor in seiner E3 Spaß. Eine kleine persönliche Enttäuschung bei dieser E3 ist gewesen, dass ich hätte zumindest gern mal ein bisschen was über neue Spiele aus Japan direkt gesehen. Was man auf dieser E3 sehr, sehr vorherrschend hatte, waren neue Teile von Franchises von westlichen Entwicklern, neue Call of Duties, neue Tomb Raiders, neues dies, neues das. Aber die Japaner, die eigentlich endlich mal wieder nach ein paar Jahren in die Pötte kommen müssen und von denen man eigentlich sagt, sie sind schon ins Hintertreffen geraten gegenüber westlichen Entwicklern, von denen war so gut wie nichts zu sehen. Ich habe kein neues Franchise gesehen, keine neuen Teile. Einziger kleiner Lichtblick war, dass Square Enix hinter verschlossenen Türen eine Tech-Demo gezeigt hat, wie Final Fantasy in der nächsten Generation aussehen konnte, was tatsächlich sogar richtig cool aussah, aber handfeste Spiele waren tatsächlich nicht da. Final Fantasy Versus 13 ist seit x Jahren angekündigt. Gar nichts zu sehen, nichts. Ne? The Last Guardian wurde jetzt nochmal verschoben und jetzt gibt es noch mehr technische Probleme. Und ich finde es sehr schade, wenn ich japanische Spiele als Geschmack zumindest verlieren würde in der Spielebranche, vor allem weil das restliche westliche Produkt mittlerweile so homogenisiert ist, dass du fast nur noch Actionschlauch 3, 4, 5 und 17 dann hast. Nur da steht eben stattdessen Resident Evil und Call of Duty und Tomb Raider drauf. Eigentlich sind die Spiele austauschbar und es kommen keine Impulse aus Japan und man will fast schon schwarz malen dort. Das ist echt schade. Ich hoffe, dass da was zur wie heißt sie nochmal in Japan? Nicht die Space World, die Tokyo Game Show. Ich hoffe tatsächlich, dass zur Tokyo Game Show zumindest nochmal ein paar wirkliche gute, interessante Sachen kommen, aber im Moment sehe ich da tatsächlich für mich ein kleines bisschen schwarz. Das ist echt schade. Also was im Zuge dieser E3 jetzt auch schon wieder aufgekommen ist, ist die Gewaltdiskussion. Da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Lager, die einen, die sich beschweren, dass das alles viel zu brutal ist, dass der Fokus wirklich auf virtueller Gewalt liegt. Die anderen sehen das nicht so wüst und ich bin jetzt da gerade so ein bisschen in der Mitte. Also ich finde, dass Gewalt auch im Videospiel erlaubt sein muss. Ich finde, dass Gewalt auch ein Kommunikationsmittel sein kann. Also wir wollen jetzt nicht einen zu großen Bogen spannen, aber wenn man sich zum Beispiel die Filmwelt anguckt, da gibt es ja auch sehr anspruchsvolle, erwachsene, ernste Filme, die Gewalt aber als Stilmittel einsetzen. Wenn man sich mal Drive mit Ryan Gosling anguckt, das ist ein sehr ruhiger, ernster, melancholischer Film, hat aber eine haarsträubend brutale Szene, die aber im Kontext durchaus Sinn macht, die transportiert irgendwas. Wir lernen in diesen 2 Minuten, lernen wir sehr viel über den Charakter, den wir seit 2 Stunden auf der Leinwand sehen. Und ich finde, das ist auch im Videospiel legitim. Man kann auch wirklich haarsträubend brutale, vielleicht sogar menschenverachtende Gewalt, kann man durchaus als Stilmittel einsetzen, wenn damit was transportiert werden soll. Ich finde das okay. Ich finde aber auf der anderen Seite, dass sich das kein Spieleentwickler traut oder vielleicht auch nicht kann. Also da sehen wir zuhauf, Lara Croft schneidet irgendwelche Kehlen durch oder bricht Genicke und Sam Fisher in Splinter Cell springt von hinten irgendwie wem mit dem Messer ins Genick und zieht nochmal einmal durch. Und natürlich überbieten sich die Ego-Shooter mit noch realistischen Kopf-platzt-weg-Animationen und wie die Gegner zusammensacken. Also einer probiert den anderen mit Gewalt zu übertrumpfen und ich finde, das hat genau den gegenteiligen Effekt. Also ich persönlich bin von dieser ganzen Bildschirmgewalt fast schon abgestumpft. Also es ist ja irgendwie traurig, wenn man es sieht, aber ich sehe da eine Headshot-Parade, wirklich haarsträubend brutale Szenen und es berührt mich überhaupt gar nicht mehr. Also ich muss ja fast drüber lachen, weil ich diese Intention der Publisher merke, sich gegenseitig übertrumpfen zu wollen. Das ist ja ein hochzynisches Geschäft, was da betrieben wird. Und von daher kann ich schon verstehen, wenn ein relativ außenstehender Beobachter, der das Ganze mehr so am Rande mitkriegt, wenn er den Eindruck hat, okay, es geht entweder nur noch um bunte Minispielsammlung und den lustigen Mario, der rumhüpft und Münzen sammelt. Übrigens auch ein sehr schönes Bild. Also ich weiß nicht, ob Nintendo da die Ironie gesehen hat, aber dass sie ein Mario-Spiel zeigen, wo es nur darum geht, möglichst viel Münzen einzusammeln, lasse ich mal so im Raum stehen. Es gibt entweder diese Knuddelschiene oder diese pseudo-realistische, boah, wir sind noch härter als die anderen Schiene und deswegen ist unser Spiel gut und erwachsen und hey, ist es nicht cool, gibt uns unser Geld. Und da persönlich kann ich überhaupt nicht mehr, also mich berührt es einfach nicht, mich kratzt es einfach nicht. Also generell muss ich echt sagen, mich hat die E3 geärgert. Ich bin jetzt gerade, ich sitze hier mit so einem Gefühl, ja, so Enttäuschung, Frust und irgendwie auch Ärger. Also mich ärgert es dieses Jahr, dass diese ganzen weinerlichen, oh, es ist immer dasselbe, wo sind die neuen Ideen, alles voll langweilig, dass diese Kolumnen in diesem Jahr echt recht haben. Das nervt mich einfach. Ich bin eigentlich immer jemand, der sagt, ey Leute, jetzt hört doch auf zu meckern, wenn ihr genau hinguckt, es sind doch so viele coole Ideen da und ihr müsst doch nur genau hingucken. Irgendwie, wenn ihr mal abseits von den ganzen Blockbuster-Titeln guckt, da gibt's doch jede Menge geilen Kram für jeden. So viele neue Möglichkeiten, so viel Innovation und der Markt ist so groß und jeder findet die doch, ist doch eine Wundertüte der guten Laune. Und in diesem Jahr muss ich echt sagen, nee, genau das Gefühl habe ich auch. Ich habe das alles schon tausendmal gesehen. Es geht nur noch darum, das cool zu präsentieren, Geld zu machen. Es steht überhaupt nicht mehr der Spaß im Vordergrund. Es steht überhaupt nicht mehr der Spieler im Vordergrund, sondern nur noch der Konsument. Ich bin nur noch Kunde. Ich soll konsumieren, ich soll kaufen. Ich soll immer neues Geld hinlegen für DLC, für Special Editions, für Neuauflagen. Und es ist noch cooler und noch besser. Vergesst den Scheiß vom letzten Jahr. Jetzt kommt der richtig geile Scheiß. Kostet 20 Euro mehr. Aber wollt ihr nicht dabei sein? Und das kotzt mich alles so dermaßen an. Mich nervt es einfach, dass ich mich so fühle, wie ich mich eigentlich nie fühlen will, wenn es um Videospiele geht, nämlich satt und zynisch und enttäuscht und gelangweilt und desinteressiert und desillusioniert. Und genauso fühle ich mich nach der E3. Und das persönlich ärgert mich einfach. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass die E3 so einen ähnlichen Eventcharakter auch zwei Tage später noch hat, wie jetzt irgendwie die Fußball-EM. Weißt du, da kommt man zusammen, man guckt's, man redet drüber und ey, das war toll und alles super. Und wir saßen alle mit so einem Gesicht da und nach 20 Minuten, egal welcher Pressekonferenz, oh, ach, ich gehe mal aufs Klo. Und dann ging der Erste raus, dann ging der Zweite raus und irgendjemand hat den Fernseher ausgemacht und alles ist gegangen und es hat keinen Unterschied gemacht. Also, ja, ach, ey, ich bin enttäuscht, ey, blöde E3. Gut, dass ich nicht hingeflogen bin. Da gibt's ja nichts zu sehen. Ja. So, damit wäre, glaube ich, alles und noch viel mehr zur E3 2012 gesagt worden. Ich habe es ja schon in den letzten beiden Casts kurz angekündigt, aber ich wiederhole es an dieser Stelle nochmal. Üblicherweise wäre nach der E3 ja erstmal Sommerpause für die Podcasts angesagt. Da wir aber den Super Nintendo Plauschangriff noch nicht zu Ende gebracht haben, wird dieser vor der eigentlichen Sommerpause nochmal folgen. Also, freut euch schon mal auf den Super Nintendo Plauschangriff. Ich war der Gregor und ich sage im Namen von allen Beteiligten Tschüss und Bye-bye. That guy with the mustache. Ah, you mean the king of second bananas? Hey, that's Luigi. Show him a little respect. Look at that pale skin. He's been living in his brother's shadow for too long. That's a low blow, Colonel. Ah, face it, Snake. Once a kid brother, always a kid brother. Colonel, what's gotten into you? Lolly lulay low, lolly lulay low, lolly lulay low. Colonel, snap out of it. Colonel! Colonel!